Wir möchten heute einen Abend gestalten mit Ihnen, mit euch zusammen zum Begriff der Allegorie bei Benjamin und Lacan. Und das interessiert uns beide, unter anderem für unsere Dissertationsprojekte. Ich schreibe zu von Hoppes in meiner Gemüse, ich schreibe zu von Hoffmannsthals Ästhetik der Fläche und du schreibst zu Walter Benjamin und W.G. Sebald. Genau. Und was uns eben interessiert ist, also worüber wir zu Benjamin bzw. Lacan gekommen sind, ist eben zu eine Theorie der Schrift, der Schriftlichkeit, auch als Kulturtheorie des Buchstabens und dann eben der Allegorie und dieser seltsamen Eigenart, die das 20. Jahrhundert und das 17. Jahrhundert, wie wir sehen werden, auf gewisse Weise verbinden. Und zwei dieser Vertreter, die Allegorie, die ja im 18. Jahrhundert immer mehr abgewertet wurde und im 19. Jahrhundert, die diese Form des Denkens, also des allegorischen Denkens, wieder aufwerten in der Moderne, da gibt es ja einige, unter anderem auch Gadamer und De Man und so, sind eben Benjamin und Lacan und denen wollen wir uns heute zuwenden. Ganz kurz der Ablauf heute, das heißt, wir wollen zunächst mal einen ganz kurzen historischen Abriss darüber geben, wie sich die Allegorie bzw. die Allegorie-Rezeption seit dem Barock entwickelt hat, also was zu dieser Abwertung geführt hat und zu dieser Aufwertung in der zweiten Moderne im 20. Jahrhundert dann wieder. Das wird nur ganz kurz sein. Und dann wird Luisa eine kurze Einführung in den Benjamin geben und ich dann in den Lacan. Und dann werden wir in der zweiten Hälfte des Workshops gemeinsam in die Diskussion der beiden Texte überleiten. Ich hoffe, ihr oder sie habt viele Fragen. Wir haben jede Menge Fragen, die auch im Lauf dieser Einführungsteile wahrscheinlich aufkommen werden und die wir dann gerne diskutieren würden. Gibt es dazu schon mal Fragen? Sonst würde ich einfach mal mit dem geschichtlichen Ablass, das ist wirklich nur so ein ganz wilder Ritt, um mal für alle, die nicht unbedingt von der Germanistik kommen, mal diese Debatte Allegorie und Symbol ein bisschen zu verorten. Eine Frage, ist das der Lacan, das ist der französische Psychoanalyse-Mensch? Ja. Oder ist das ein anderer? Nein, ja. Ja? Genau. Welche Beziehung gibt es da mit diesem, mit dieser Allegorie da? Bitte? Wie gibt es da eine Beziehung zu dieser Allegorie? Ich meine, das ist ja doch egal. Genau, also Lacan, ja. Lacan spricht immer mal wieder über den Barock an verschiedenen Stellen, aber wie wir uns jetzt diesem Thema heute nähern werden oder wie ich mich in dem Lacan weiter nähern möchte und ich kann schon mal die erste These vielleicht nach vorn ziehen, und zwar Lacan entwickelt im Drängen des Buchstaben eine Theorie, aus dem Text, über den wir heute sprechen möchten, entwickelt er eine Theorie des Diskurses des Unbewussten, denn das Unbewusste identifiziert er mit dem Buchstaben und dann sagt er, es gibt eigentlich zwei, also Sprache und Diskurs, beziehungsweise diese Verbindung zwischen bewussten und unbewussten Diskurs funktioniert, oder der Prozess der Bedeutungsgenerierung funktioniert durch ein Spiel von Metonymie und Metapher, sagt er das. Er entwickelt das über, also er nimmt das von Saussure und dann Jakobson und entwickelt so eine Theorie von Metonymie und Metapher, dass er beschreibt, also das umreißt er, also er sagt, das entspricht grob Verdichtung und Verdrängung bei Freud. Das werden wir dann noch gleich noch sehen. Und ich möchte vorschlagen, ein nahe Verhältnis von Allegorie und Metonymie und Symbol und Metapher sich mal zu überlegen. Das ist jetzt mal so eine große These, das wird dann im Laufe der Einführung vielleicht ein bisschen klarer werden, was genau ich damit meine. Aber zunächst mal Orientierungspunkte, und zwar die Erfolgsgeschichte, die das Symbol dann im 18. Jahrhundert antritt, ist keine so selbstverständliche, wie man normalerweise jetzt meistens annimmt. Das heißt, normalerweise, also generell seit Goethe geht man von so einer strikten Trennung zwischen Allegorie und Symbol aus, die Allegorie abwertet und das Symbol aufwertet. Das passiert aber nicht abrupt, also das passiert in keinem abrupten Bruch, sondern ist so eine schleichende philosophische Bewegung oder philologische Bewegung, die sich, das sind die Eckpunkte, die ich kurz markieren möchte, über Winkelmann, Moritz, Kant, Goethe und dann Hegel nachzeichnen lassen kann. Winkelmann sieht die Allegorie noch unter einem Begriff, der im 18. Jahrhundert viel diskutiert wird. Das ist der Begriff des natürlichen Zeichens. Das ist ein Zeichen, das nach Möglichkeit ganz in seinem Bezeichneten aufgehen soll. Also das beschreibt etwas, aber wird dabei völlig transparent, verschiedene Bezeichnungen und vermittelt uns somit die Realität. Das ist im 18. Jahrhundert keine so absurde These, sondern eine wirklich weit verbreitete und viel diskutierte These. Das ist dann insofern interessant, weil dann eben später, eben mit Kant, Hegel und Goethe, wie wir gleich sehen werden, der Allegorie vor allem Verstellung und Künstlichkeit vorgeworfen wird. Also alles andere als die Natürlichkeit eines Zeichens. Und außerdem ist interessant, dass Winkelmanns Theorie die Allegorie eigentlich als Oberbegriff sieht und das Symbol in die Allegorie einschließt. Das heißt, es gibt kein getrenntes von Symbol und Allegorie, kein Primat des Symbols, sondern es gibt nur die Allegorie, die als natürliches Zeichen verstanden wird, und es gibt abstrakte und konkrete Allegorie. Die abstrakte Allegorie wäre dann das, was dann später praktisch die Symboltheorie wird. Die konkrete Allegorie, also die Personifikation, ist etwas, das als Exemplum die Gerechtigkeit jetzt wirklich als Person darstellt, zum Beispiel. Bei Karl Philipp Moritz, dann kurze Zeit später, wird die Allegorie aber schon anders verstanden und auch abgewertet. Moritz sieht so eine Gegenüberstellung von Allegorie auf der einen Seite und dem Schönen auf der anderen Seite. Das Schöne ist ein bisschen anders verstanden als dann später bei Kant. Das Schöne kommt vom Baumgarten her und hat so eine, ist für Moritz etwas Ganzes, Vollendetes. Und er sagt, die Allegorie findet ihren Zweck nicht in sich selbst, sondern immer im Außen. Und er verdeutlicht das eben am Beispiel des Buchstabens. Allegorie und Lesbarkeit werden immer wieder zusammengeführt und sagt eben, der Buchstabe steht nicht für sich selbst, sondern verweist auf etwas anderes, das da draußen ist. So steht auch die Allegorie nicht für sich selbst, sondern für eine von ihr getrennte Bedeutung da draußen. Und gerade diese Äußerlichkeit der Allegorie macht Moritz ja dann praktisch zum Vorwurf und sagt, während das Schöne praktisch sich selbst in seiner Vollendung darstellt, stellt die Allegorie das andere, das da draußen, immer nur da, als praktisch schadhaftes Zeichen von etwas, das draußen existiert und nicht ganz gesagt werden kann. Kant geht dann nochmal einen Schritt weiter und führt ganz kurz, also unterscheidet zwischen Dichtkunst auf der einen Seite und Beredsamkeit auf der anderen Seite. Dichtkunst verbindet er mit dem Symbol, also Dichtkunst verbindet er mit dem Schönen und Beredsamkeit mit der Allegorie, und er sagt, das Problem bei der Allegorie ist, dass sie mit den Ideen bloß spielt, ja, dass sie kombiniert, verschiedene Ersatzstücke miteinander kombiniert und damit spielt, während das Schöne praktisch diese Idee selbst darstellt. Also das ist wirklich so ein Unmittelbarkeitsgedanke, der da durchscheint. Und dann ganz kurz Schiller und Goethe. Goethe war der Erste, der Allegorie und Symbol dann direkt einander gegenübergesetzt hat. Das ist auch nach wie vor eine der bestimmenden Definitionen eigentlich von Allegorie und Symbol. In den Maximen und Reflexionen spricht er davon, dass das Symbol das Besondere als Allgemeines darstelle, während in der Allegorie das Besondere lediglich ein Beispiel für das Allgemeine ist. Also er sagt, haben wir schon Stifte? Also er sagt, da kommen wir zu einer Gegenübersetzung von Symbol. Das heißt, es gibt eine Erscheinung, die wird in eine Idee verwandelt. Kreativität wird immer hinkommen. Und dadurch wird das Bild direkt vorgestellt und deshalb unendlich wirksam. Und egal in welcher Sprache man spricht, sagt er dann, es würde trotzdem immer dieses Bild bleiben. Immer dieses ursprüngliche Bild, das die Erscheinung ganz fassen kann. Die Allegorie hingegen verwandelt wieder in eine Erscheinung. In einen Begriff. Also zum Beispiel in dem Fall eben, was sind bekannte Allegorien? Die Gerechtigkeit, ja. Wahrheit, genau, das Alter, ja. Also die Gerechtigkeit als Frau mit der Waagschale und die verbundenen Augen, ja, das Alter der Frau und Krückstock. Also das sind verschiedene, oder wie wir dann sehen werden, die Melancholie, ja, als Person, die aufgestützt sitzt und dann ist so eine ganze Rumpelkammer an Versatzstücken, ja, die dann eben dazu führt, dass man praktisch diesen Begriff lesen kann. Also diese einzelnen Begriffe, die dann praktisch zu einem Bild zusammengesetzt werden. Also Erscheinung in einem Begriff, eben zum Beispiel Gerechtigkeit, und den Begriff dann in ein Bild. Aber das Problem dabei ist eben, dadurch, dass, also zumindest für Goethe, dass wir nicht direkt zur Idee kommen dahinter, also zum wahren Ganzen der Erscheinung, sondern nur zu einem Begriff, also zu einem sprachlich Vermittelten, bleibt dieses Bild, wir kommen beide mal zu einem Bild, aber dieses Bild wird begrenzt und unvollständig sein. Da ist immer praktisch zu sehr an die Sprache, zu sehr ans Leben gebunden. Das wird wahrscheinlich jedem oder jeder, die mit Lacan arbeiten oder eben poststrukturalistisch arbeiten, eher aufstoßen, diese Dichotomie. Ja? Und Hegel, lass mal Schiller vielleicht mal raus, vielleicht hole ich den Schiller dann in der Diskussion nochmal dazu. Und Hegel, den ja Lacan den sublimsten aller Hysteriker nennt, weil er praktisch in einem anderen Zusammenhang, aber man könnte sagen, Hegel treibt das Ganze auf die Spitze. Hegel sieht das genauso, ja, findet die Allegorie auch schadhaft, dehnt das noch weiter aus und sagt, die Allegorie ist Zeichen einer entleerten Subjektivität der Moderne. Und da sieht man schon das Kippbild, weil das ist nämlich genau dieser Moment, wo dann eigentlich die modernen Interpretationen anknüpfen und aus der Not eine Tugend machen und eben genau in dieser entleerten Subjektivität das Moment der Freiheit in der Moderne auch erkennen. Also dann eben Lacan und Benjamin zum Beispiel. Da würde ich jetzt mal kurz aufhören und vielleicht gleich zu Benjamin überleiten. Gerne. Ja, nach diesem Parcours stürzen wir uns jetzt dann ein bisschen in die Abgründe. Wahrscheinlich, ich finde es einen sehr abgründigen Text, diesen Ursprung des deutschen Trauerspiels. Ich weiß auch überhaupt nicht, weil ich sie alle nicht kenne, weil ich zum ersten Mal in dieser Runde bin, worüber ich mich sehr freue, welche Hintergründe sie haben. Das heißt, ich werde so ein bisschen einfach ins Blaue und Freie hinein plaudern und wenn sie merkt, wie sie hier merkt, dass das zu kompliziert oder zu wiederholend oder sowas ist, dann bin ich absolut bereit und hoffentlich fähig, auf Zuruf zu reagieren und Sachen zu ändern. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, mindestens für mich, um die Gedanken zu ordnen, ein bisschen Einführung zu versuchen, ein paar rote Fäden erstens rauszupicken und zweitens vorzustellen. Deswegen ich jetzt auch relativ allgemein anfange, um dann zu versuchen, einige wenige Aspekte tatsächlich etwas genauer vorzustellen. Benjamin entfaltet, das ist wahrscheinlich relativ bekannt, sein Allegoriebegriff im Kontext zweier Werkkomplexe, einmal den Ursprung des deutschen Trauerspiels und dann den zum Passagenwerk, also zum Spätwerk gehörenden Baudelaire-Arbeiten andererseits. Das heißt, er nimmt sich zwei extreme historische Ausprägungen der Allegorie vor, anhand derer er dann die ästhetischen Charakteristika des Allegorischen diskutiert. Disclaimer vorneweg, ich werde über den späteren Allegoriebegriff, also den aus dem Kontext der Baudelaire-Arbeit, nicht sprechen, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich aus verschiedenen Gründen, die überhaupt nicht klar werden oder sonst auch nachher noch explizit diskutiert werden können, auf den quasi ersten Versuch Benjamins, diesen Begriff zu konturieren. Entscheidend in Benjamins Umgang mit dem Allegoriebegriff ist, dass er die Allegorie nicht als konventionellen Kunst- oder literaturwissenschaftlichen Gegenstand begreift, sondern Konstellationen rekonstruiert, konstruiert wahrscheinlich, in die sie mit anderen Begriffen tritt und dabei eben immer historische Spezifizität gewinnt. Das heißt, es geht um eine Doppelbewegung immer. Er fängt an mit einer historischen Analyse, aus der heraus und in der quasi letztlich strukturell zu nennende Erkenntnis dann hervorgeht. Das ist so ein bisschen, was ich auch versuchen möchte, also weil es sich auch sehr anbietet in der Konstellierung, die wir hier vorzunehmen versuchen, mit Lacan ist tatsächlich so eine Art, wenn man das überhaupt sagen darf, strukturalistischen Benjamin vorzustellen oder vielleicht etwas bescheidener, erstmal vorneweg gesagt, tatsächlich zu versuchen, die Allegorie als Struktur oder die Strukturen der Allegorie zu verstehen, in der für diese Struktur sehr eigenen Modernität, über die sich dann Brücken schlagen lassen, so meinen wir beispielsweise eben zu Lacan. Genau, noch ganz kurz zwei Sätze tatsächlich zum Trauerspielbuch. Also diese Herangehensweise, die ich gerade schon so ein bisschen anskizziert habe, ist natürlich für die institutionelle Germanistik sehr ungewöhnlich. Also was er da macht, und das schlägt sich tatsächlich schon im Aufbau des Trauerspielbuches nieder, dass er also die bekannte erkenntniskritische Vorrede hat und dann zwei große Teile. Deren erster, um mit Benjamins eigenem Vokabular aus einem anderen Aufsatz zu sprechen, also der erste Trauerspiel und Tragödie genannte Absatz quasi den geschichtlichen Sachgehalt verhandelt, während der zweite Teil, Allegorie und Trauerspiel, den ästhetischen Besonderheiten des Wahrheitsgehalts, wäre dann Benjamins Begriff dafür gewidmet ist. Und ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir uns quasi auf den ersten Abschnitt des zweiten Teils konzentrieren. Also jetzt, Sie merken, ich fange an mit dem, mit dem Zuschnüren. Der Einsatz des Trauerspielbuches ist tatsächlich die Zurückweisung des Allegorischen, die seit Goethe und den Frühromantikern, was wir gerade gehört haben, diese Zurückweisung als Symptom einer, er nennt das Verdrängung und Verkennung des Barock, zu problematisieren. Das heißt, wenn die klassische und romantische auch Definition der Allegorie in der Auffassung konvergieren, die Allegorie sei im Gegensatz zum Symbol ein bloß arbiträres Zeichen, so lässt sich diese der Allegorie inhärente Kontrast zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem, das wird also genau die Figur sein, um die es beständig jetzt gehen wird, auch der Benjaminschen Beschäftigung zugrunde liegen, aber und hier ist dann die Krux seines Arguments, gründet für ihn auf eben diesem Theorem der Unähnlichkeitsbeziehung zwischen Signifikant und Signifikat, wenn ich es schon in diesen Begriff übersetzen darf, gerade der Umschlag ins Positive, also ins Produktive. Gegenstand der Habilitationsschrift, also des Trauerspielbuches, ist das deutsche Barock-Trauerspiel, und zwar als Idee einer allegorischen Form. Und hier, Entschuldigung, ist der Begriff der Form tatsächlich entscheidend, weil er wiederum eine Zurückweisung der traditionellen Herangehensweisen an Literatur via große Dichtungen oder große Dichte proklamiert und stattdessen eben die Ausdrucksform fokussiert, die sich, wie Benjamin schreibt, gerade am schmächtigen, jetzt zitiere ich, am schmächtigen Leib der dürftigen Dichtung als ihr Skelett gewissermaßen zeigt. Diese Form des Ausdrucks ist die Allegorie, um deren Rehabilitierung, beziehungsweise das ist Gadamers Begriff, Rettung, ist der Begriff bei Benjamin, also um deren Rettung es eben im Trauerspielbuch geht. Dabei korrespondiert, und jetzt werde ich versuchen, relativ thetisch einige Schlaglichter zu werfen, die, glaube ich, wichtig sind aus der Entwicklung der Argumentation, wie Benjamin sie vornimmt, ja, damit wir die ein bisschen besser nachvollziehen können, hoffentlich. Also der Ausdrucksform der Allegorie korrespondiert die Melancholie, Und zwar als eine Wahrnehmungshaltung gedacht. Das heißt, die ist tatsächlich bei Benjamin hier weniger psychologisch, als wirklich viel mehr epistemologisch zu denken. Das heißt, kurz ausgeholt, der grundlegende Einsatz im Trauerspielbuch ist, dass Barock als das Zeitalter eines Transzendenzverlustes, eines, wie er sagt, Ausfalls aller Eschatologie zu begreifen, in der vormals gültige und beispielsweise und prominenterweise durch christliche Heilslehre garantierte Bedeutungszusammenhänge in der Welt zerbrochen sind. Zitiere dazu: Jeder Wert war den menschlichen Handlungen genommen. Etwas Neues entstand, eine leere Welt. In dieser entleerten Welt sind die Beziehungen und Verweisungen von Mensch und Ding, das heißt die Zeichenhaftigkeit der Objektwelt, die einst gesichert und gegeben schien, gelöst. Die Dinge scheinen entleert, bar jeder Bedeutung, Signifikant und Signifikat sind getrennt und finden nicht mehr dauerhaft zusammen. Bevor ich gleich ausführlicher über diese Krise der Bezeichnung und damit der Bedeutung spreche, möchte ich ganz kurz noch zwei Sätze zur Melancholie bzw. zur Trauer, Benjamin benutzt in diesem Werk die Begriffe synonym, sagen. Die Reaktion also auf diese entleerte Welt ist Trauer, wobei, wiederum sehr hethisch formuliert, Trauer als Funktion einer Konfiguration erscheint oder genauer als die Zusammenstellung, Zusammenwahrnehmung tatsächlich von Elementen, die die Welt bevölkern, die in der Welt sich befinden. Und dergestalt greift Benjamins gleichermaßen phänomenologische wie zeichentheoretische Explikation der Melancholie diese letztlich als ein konstellatives Moment auf. Das heißt, als ein Moment im Blick des Melancholischen, wie er es nennt, selbst. Das heißt, es geht um eine bewegliche Wahrnehmungsrelation, um einen Blick, der seinen Gegenstand und in diesem dann sich selbst konstituiert und damit erst Zugang zur und Bedeutung in der Welt schafft. Das heißt, weil sich die Melancholie nicht mehr an gegebenen Bedeutungen orientieren kann, ist sie an die Dinglichkeit der Zeichen verwiesen. Der Melancholiker ist, wie Benjamin berühmterweise schreibt, Grübler über Zeichen. Und an diesem Punkt, meine ich, ist die Nähe von Melancholie und Allegorie bereits mit enthalten, denn in genau dieser Grübelei über Zeichen ist der Melancholiker bereits Allegoriker. Ich zitiere noch einmal einen weiteren sehr berühmten Satz: Ist doch die Allegorie das einzige und das gewaltige Divertissement, das da dem Melancholiker sich bietet. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne auf die schon erwähnte Krise letztlich der Bezeichnung und dadurch der Bedeutung einen etwas genaueren Blick werfen. Ich hatte gesagt, das Barock ist nach Benjamin ausgezeichnet durch eine Entleerung der Welt. Eine Entleerung, die, das hat sich vielleicht schon ein bisschen angedeutet, gleichzeitig natürlich eine Füllung ist, eine Auffüllung der Welt mit Material, das gerade durch den Verlust, also durch die Entleerung von Bedeutung, mindestens potenziell Bedeutsamkeit erlangt. Das lässt sich, möglicherweise ist es für einige hilfreich, wenn nicht, überhören Sie die nächsten zwei Sätze. Das lässt sich analog denken in etwa zur vielleicht bekannteren Darstellung von Michel Foucault in Die Ordnung der Dinge, wenn er den Übergang des Zeitalters der Ähnlichkeit zu dem der Repräsentation beschreibt. Das heißt, wiederum geht es um die Auflösung des zuvor, zum beispielsweise heilsgeschichtlich garantierten, der Lesbarkeit der Welt, die dann damit zerbricht, aufbricht. Und mit dieser Aufhebung der Ordnung der Dinge, also Design und Sinn in dem Zusammenhang, dem gegebenen Zusammenhang sicherten, sind sie voneinander gelöst und werden zu, sich tatsächlich gleichsam in die frei flutierenden Schemata potenziell allegorischen Bedeutens. Das heißt, als die Kluft, die sich auftut zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem oder allegorisch, wie Benjamin es nennt, zwischen Physis und Bedeutung, genau darin ist markiert die Krise der Bezeichnung den Raum, in dem dann die Allegorie sich öffnen und sich bewegen kann. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass damit allegorische Bedeutungszuweisung oder überhaupt Bedeutungskonstitution letztlich ein Akt der Willkür ist und das tatsächlich ja auch so benannt. Ich zitiere Benjamin. Wird der Gegenstand allegorisch, so liegt er dem Allegoriker auf Gnade und Ungnade ihm überliefert. Das heißt, eine Bedeutung, einen Sinn auszustrahlen, ist er von nun an ganz unfähig. An Bedeutung kommt ihm das zu, was der Allegoriker ihm verleiht. Das heißt, entgegen der klassischen Ästhetik des Symbols, die die Allegorie nur als konventionelles Verhältnis zwischen einem bezeichnenden Bilde und seiner Bedeutung, so Benjamins Zusammenfassung fasst, gewinnt jetzt gerade das Bedeuten selbst Ausdruck, und zwar eben in und als Differenz. Diese Differenz zwischen Benjamin nennt es dem bezeichnenden Bild und seiner Bedeutung, zeigt sich dann beispielsweise in Emblemen, in dem Auseinandertreten von Sichtbarkeit und Lesbarkeit und damit natürlich in der Unabsehbarkeit von letzterer. Vielleicht werden wir nachher Gelegenheit haben, über Emblematik allgemeiner zu sprechen, wenn wir uns auch ein paar Bildkunstwerke anschauen. Also ich werde dazu jetzt nicht mehr sagen, sondern festhalten und einhämmern in die Kernproblematik, dass es also im Zentrum der Allegorie diesen Abgrund, das ist ein Zitat, Abgrund zwischen bildlichem Sein und Bedeuten gibt, was heißt, dass Allegorien nicht nur ein anderes bedeuten, als sie zum Beispiel mimetisch darstellen, sondern dass sie bedeuten, indem sie das Dargestellte dementieren und so Vorstellung und Bedeutung entzweien. Sie bedeuten, schreibt Benjamin, wieder Zitat, genau das Nichtsein dessen, was sie vorstellen. An dieser Stelle, und das ist, jetzt nähern wir uns dem, glaube ich, Kreuzungspunkt und Zentrum unseres Interesses, nämlich der Verbindung von Allegorie und Schrift oder von Schriftbildlichkeit, die, glaube ich, an dieser Stelle ganz klar ersichtlich ist, weil auch und gerade die Schrift die Diskrepanz zwischen Bedeutung und ihrem vermeintlichen Träger vorführt. Schrift wird von Benjamin ganz explizit als Modell des Allegorischen eingeführt. Also gleich zu Beginn des Allegorieteils heißt es, Zitat, Allegorie ist nicht spielerische Bildtechnik, sondern Ausdruck, so wie Sprache Ausdruck ist, ja, so wie Schrift. Allegorie ist also keine bloße Weise der Bezeichnung, sondern Ausdruck. Allerdings eben Ausdruck nicht einer Bedeutung, sondern des Scheiterns, des Bedeutens selbst. Ich habe ein weiteres Zitat mitgebracht, sagt man da immer so schön, von Bettine Menke aus ihrem großen Buch der Überlegung dazu. Zitat, denn Ausdruck ist die Allegorie nicht, insofern sie nach dem Muster des binären Zeichens funktioniert und allegorisch bedeutet, sondern insofern sie dieses ihr Funktionieren ausstellt und damit ein dem Allegorischen Bedeuten spezifisches Scheitern, die Vergeblichkeit ihres Bedeutens in ihr seinen Ausdruck findet. Das heißt, im Ausdruck so wie Schrift, wie Benjamin das nannte, nimmt er den ästhetisch-visuellen Zeichencharakter der Allegorie in Analogie zur Schrift als konventionellem Zeichensystem ernst, wendet sich aber gleichzeitig gegen ein Verständnis der Allegorie als ein konventionelles Verhältnis zwischen Bezeichnender und Bedeutung. Stattdessen ersetzt er die Annahme von Konventionalität durch die Betonung der Vergeblichkeit und damit letztlich der Beliebigkeit der allegorischen Bedeutung. Weiter entscheidend, ich galoppiere einfach weiter, ich merke selber, dass das sehr, sehr dicht ist und ich hoffe, dass wir nachher dann das weiter aufdröseln können. Weiter entscheidend, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, an dem die Bildlichkeitsfrage sich hier sehr gut verknüpft, ist nämlich die Problematik der Schriftbildlichkeit. Denn entgegen der konventionellen Vorstellung der Allegorie als sinnliche Darstellung eines abstrakten Begriffs, und der damit einhergehenden engen Verbindung zum Bild, fasst Benjamin in der Allegorie jedes Bild als Schriftbild. Wenn also, wie er schreibt, der allegorische Tiefblick, und das ist letztlich die Figur der Melancholie, die ich am Anfang kurz anskizziert habe, Dinge und Werke in, wie er es nennt, regende Schrift verwandelt, dann wird, ich zitiere weiter, alles Bild im Feld der allegorischen Intuition Bruchstück, Rune, also Schriftbild. Das stimmt, den im Hintergrund zu haben, schadet gar nichts. Nö, das geht. Ich habe gute Augen. Also vielleicht so 2 Minuten. Ja, ja, absolut. Das ist kein Problem. Ja, wir lassen jetzt also mal im Hintergrund, wir sprechen okay. Dann eh noch. Genau. Ja. Nee, ich glaube, also sehr, sehr gerne, aber ich werde jetzt nicht anfangen, über den zu reden, weil das ist erstens überfordert mich und zweitens führt zu weit weg. Aber ein tatsächlich damit auch verwandter Punkt ist, dass in oder um quasi den Komplex der Verwandtschaft von Schrift und Allegorie von einer leicht anderen Seite auch nochmal anzunähern, ist über die Einsicht letztlich von Benjamin Hillum explizit gemachte, dass die Allegorie einem bestimmten Modell von Schrift, und zwar in Parallele zur Hieroglyphik, verwandt ist. Nachdem sich die Allegorie, die Barocke, die er hier rekonstruiert, selbst verstand oder eben missverstand. Und zwar kommt Benjamin auf die Hieroglyphik, das heißt wörtlich die Kunde der Heiligen Schrift, im Zusammenhang mit seiner Reflexion über die Quellen der Emblematik zu sprechen, deren wichtigste die Erforschung der ägyptischen Hieroglyphen in der Renaissance ist. Das heißt, wir haben hier zeitlich zurück und vor springen, was eine sehr benjaminische Figur natürlich ist, inklusive dann der Produktivität, die das entwickelt, die Benjamin wie folgt beschreibt, also, nämlich benennt er ein Missverständnis als, Zitat, Grundlage der reichen, unabsehbaren, verbreiteten Ausdrucksform. Denn von der allegorischen Auslegung ägyptischer Hieroglyphen schritten die Literaten zum Ausbau dieser neuen Schrift fort. Also Hieroglyphik, so das Missverständnis, sei das Schreiben mit Dingbildern statt mit Buchstaben, so dass Hieroglyphen, anders als zum Beispiel die alphabetische Schrift, nicht als Anweisung zur Phonetisierung zu lesen seien, sondern als Aufforderung zur Lektüre des im Zeichen als Dingbild versteckten geheimen Wissens, dessen Schlüssel das Dingbild und insofern allegorisch ist. Das heißt, in der Fortschreibung der Hieroglyphik in der barocken Allegorie, das ist seine Idee, ne? Also dass dieselbe quasi daraus oder aus diesem Bilderschatz speisend das also im wahrsten Sinne des Wortes fortschreiben, stehen dementsprechend die allegorischen Bilder als Zeichen für anderes, also anderes als das Dargestellte, wobei sie allerdings nicht nur auf die allegorische Bedeutung hin überschritten werden, sondern gleichzeitig als Bilder fixiert werden. Ein weiteres ganz zentrales Zitat: Das macht den Schriftcharakter der Allegorie. Das ist auch so schön, ne? Bitte schön. Ein Schema ist sie, als dieses Schema Gegenstand des Wissens, ihm unverlierbar erst als fixiertes. Fixiertes Bild und fixierendes Zeichen in einem. Das ist die Figur, die es uns anschauen wird. Und hier wird dann klar, hoffentlich klar, warum Benjamin nicht nur sagen kann, dass, wie wir schon gehört haben, alles Bild im Feld des allegorischen Schrift sei, sondern auch umgekehrt, dass, weil wir an anderer Stelle schreibt, das Geschriebene zum Bilde drängt. Denn das heißt nicht, dass die Allegorie zum Bildhaften im Sinne des Metaphorischen dränge, sondern im Gegenteil, Bild, fixiertes Bild, bezeichnet hier die Macht, die das Schriftzeichen als fixierendes Zeichen bekommt, während es dadurch gleichzeitig zum Gegenstand des Wissens wird. Und in der Lektüre eines solchen Bildes, Schriftbildes, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt dann, fällt, wie Benjamin schreibt, die Schrift beim Lesen nicht ab wie Schlacke. Ins Gelesene geht sie ein als dessen Figur. Das heißt, die Schrift wird im Lesen, nicht ins Gelesene, also in die Bedeutung transzendiert, sondern das Gelesene bleibt an das Schriftbild gebunden, und zwar an das Schriftbild seiner Figur, wie er es hier nennt. Und in dieser Bewegung kann man vielleicht die Antwort auf die Krise der Bezeichnung und Bedeutung, wie Benjamin sie zuschreibt, erfassen, und zwar überraschend, unüberraschenderweise als eine dialektische Bewegung genau in dieser Figur, die ich jetzt auf verschiedene Weisen versucht habe zu umkreisen. Ich möchte jetzt kurz noch versuchen, diese Dialektik nachzuzeichnen. Also nochmal, wir hatten gesehen, dass im Kern der Allegorie die Denkfigur des Auseinanderklaffens von Bild, Schriftbild und Bedeutung steht. Das ist, also er nennt es tatsächlich, also Kluft, Abgrund, das sind Benjaminsche Begriffe, selbst wenn sie uns sehr Lacanisch oder Schlimmeres vorkommen wollen. Was sich also in diesem Abgrund zwischen bildlichem Sein und Bedeuten abspielt, nennt Benjamin die Urgeschichte des Bedeutens. Und diese ist erstens wesentlich dialektisch und zweitens wesentlich historisch. Von hinten aufgewickelt. Ich hatte eingangs gesagt, dass die Allegorie sich in Korrespondenz mit einem Melancholiekonzept entwickelt, das auf dem Transzendenzverlust des Barock gründet, also auf der Einfaltung quasi der Welt in Immanenz. Das heißt, dass, und jetzt wird es ganz, ganz kurz theologisch, obwohl, wie Sie sicher alle gemerkt haben, ich tatsächlich die gesamte theologische Argumentationsweise quasi weggeschält habe, um direkt zu den Strukturen zu kommen. Wir können nachher, wenn der Wunsch besteht im Gottesland, gerne auch die theologische Argumentation, die tatsächlich zentral ist. Also es funktioniert eigentlich nicht, die so wegzulassen, aber ich glaube, es ist eine legitime Übung in diesem Kontext. Aber trotzdem jetzt zweieinhalb Sätze, die tatsächlich ohne ein bisschen Theologie nicht funktionieren. Das heißt, also ausgehend von dieser Figur des Transzendenzverlustes im Barock, das heißt, dass der barocken Allegorie eine Todeserfahrung zugrunde liegt, die diesen, also den Tod, nicht mehr als bedeutend, also zum Beispiel als Übergang ins jenseitige Paradies denken kann, sondern stattdessen gerade in der überall sich zeigenden Vergänglichkeit, also alles ja, Vergänglichkeit, ständig Deutungs- oder Bedeutungsmöglichkeiten sieht. Das weil, eben weil es keine unmittelbar gegebene Verbindung zwischen Bedeutung und der Materialität der Phänomene in der Welt gibt, verbindet die Allegorie diese Todeserfahrung mit der Interpretation, mit der beständigen Deutung und Bedeutungsproduktion. Sie besteht, hier fängt so eine schwankende Bewegung an, sich anzudeuten, also einerseits auf der Vergänglichkeit des Materiellen und ist gleichzeitig bestimmt von, wie er es nennt, der Sorge, sie ins Ewige zu retten. Sehr verkürzt speist sich dann, ganz analog tatsächlich dazu zu denken, die Dialektik der Allegorie aus einer gleichzeitigen Erhöhung und Entwertung der Welt. Das funktioniert so, dass alle Requisiten des Bedeutens, da oben haben wir eine ganze Menge zum Beispiel, also er nennt tatsächlich ganz explizit jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis, jene Requisiten also, gerade weil sie ihre Bedeutsamkeit verloren haben, neue Bedeutung erlangen können. Also eine Figur, die wir inzwischen jetzt hoffentlich kennen. Sind in dem Fall die Requisiten die Symbole auch? Nee, gerade nicht. Das wäre interessant, weil sie haben ja eine symbolische Bedeutung in dem Fall. Gerade nicht, aber das ist super. Ja. Ja. Ich glaube, ich versuche in meinem Lacan-Teil darauf zu antworten. Ja. Also, darf ich eine halbe Seite die Figur noch fertig machen? Und dann, nee, weil das ist genau, glaube ich, die Frage. Und vielleicht hilft uns da tatsächlich der Jura ein bisschen. Ja. Je nachdem, wie du dich so bist. Vielleicht kann man es ja jetzt mit Benjamin mal so in, wie sagt man, in Suspens halten und dann versuche ich da mit Lacan darauf zu antworten. Können wir auch. Ja. Also, außer du. Nee, wir. wir können jonglieren. Das ist gut. Aber ja, das wird vermerkt. Das möchtest du jetzt direkt oder soll ich die Dialekt? Nein, das ist erklären. Achso, dann gönn ihn uns nicht ohne Vorarbeit. Aber dann mache ich meine Arbeit hier schnell fertig. Oder langsam, aber jedenfalls fertig. Wo war ich? Genau an dem Punkt der Bedeutungskonstitution, aber eben als allegorische. Was heißt? Oder vielleicht noch eine zweite Figur. Also wir hatten gesehen, quasi aus der gleichzeitigen, oder was er nennt, gleichzeitige Erhöhung und Entwertung der Welten, also Entwertung, Bedeutungsverlust, alles ist leer, gleichzeitig Erhöhung, weil jedes Fuzzi-Ding eine Wahnsinnsbedeutung erlangen kann, dadurch, und dadurch erhöht werden kann, selbst wenn es sich um die profansten Gegenstände handeln mag, weil sie dem entspricht formal die Dialektik von, was er nennt, Konvention und Ausdruck. Konvention ist die Allegorie als Schema, das die Kluft zwischen Ding und Bedeutung gleichzeitig überbrückt und aber natürlich in der Überbrückung markiert. Allerdings, und das ist ein sehr bekannter, sehr schwieriger Satz, glaube ich, ist die, Zitat, nicht Konvention des Ausdrucks, sondern Ausdruck der Konvention. Was heißt, dass sie nicht Ausdruck ist, indem sie konventionell bedeutet, ne, was ihr vorgeworfen wurde, wie du gezeigt hast, sondern im Gegenteil vielmehr, indem sie ihre Konventionalität und damit sich selbst, das heißt den Modus ihres Bedeutens, ausdrückt. Benjamin hat das unter dem Schlagwort der Ostentation der Faktur, also der Ausstellung der, ihres Gemachtseins. Das ist sein Schlagwort dafür. Das heißt, die Auffassung der Allegorie als Ausdrucksform, die sich in der Kluft zwischen Zeichen und Bedeutung öffnet, eine Kluft, in der die dialektische Bewegung braust, wie er schreibt, basiert also auf, ein letztes Mal sage ich es, der Differenz von Bedeutendem und Bedeutendem. Das ist wichtig, also es ist nicht nur erstens das, und zweitens, er macht das auch. Also es ist tatsächlich, ich finde es auch sehr, sehr hilfreich, das quasi immer zurückzuwenden. Das Ganze funktioniert nur, weil diese Kluft sich aufgetan hat. Und das ist die Krux, dass er das quasi historisch versucht zu rekonstruieren, in welchem Moment passiert ist und dann welche Bewegung tatsächlich entfaltet sich darin. Und ich fand deinen, war natürlich ein Versprecher, aber deinen, also es ist zu sagen, dass diese Bewegung sowohl philosophisch als auch philologisch ist, ne, ist absolut treffend. Also genau das fängt an zu passieren in dieser Kluft. Also weil also durch den Werteverfall versucht man die Werte also zum Thema zu machen, oder ist das so gemeint? Machen sie sich erstmal, ja. Also es ist dadurch, dass fixierte Bedeutungen verloren gegangen sind, also die Garantie zum Beispiel durch, also das ist einfach das Beispiel, und bei ihm natürlich auch, weil das aus einer letztlich christlich-theologischen Argumentation heraus wächst, weil es um christliches Barock hierbei geht, durch Heilsgeschichte garantierte, durch Gott letztlich in letzter Instanz garantierte Bedeutungsverbindungen, wenn die gelöst sind, dann ist tatsächlich, also mir hilft es, das tatsächlich vorzustellen, als was dann passiert, die brechen auseinander und die Welt ist angefüllt, deswegen diese Figur der Entleerung, die gleichzeitig eine Fülle plötzlich ist, mit so frei herumflottierenden Elementen, das ist wiederum sein Wort, die potenziell bedeuten können, die nicht mehr bedeuten müssen, die keine garantierte Bedeutung mehr haben, aber die in je neuen, je anderen Konstellationen mit anderen Elementen bedeuten können. Und deswegen ist die Entwertung, also der Verlust der Bedeutung, gleichzeitig, und das ist die Dialektik, eine Erhöhung, weil tatsächlich jeder Stein, Stein sowieso eine Ruine, jedes Requisit, wie er es nennt, das irgendwo rumliegt, kann derart zum bedeutenden Objekt werden. Das passt auch gerade ganz wunderbar. Also tatsächlich der Satz, in dem er das, oder wie Benjamin das formuliert, ist tatsächlich jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis kann ein beliebiges anderes bedeuten. Und zwar eben ein beliebiges anderes. Nicht mehr, es bedeutet nicht das, sondern es kann je nachdem dieses oder jenes bedeuten. Vielleicht sage ich da doch ganz kurz was zu Dürer, weil sich das jetzt gerade so aufdrängt. Also wenn man das jetzt umlegen würde auf dieses Dürerbild, dann hat man hier eben, wie gesagt, lauter Requisiten, die eben vor diesem Einfall der Transzendenz oder dieses Reinfalten der Transzendenz in die Immanenz, also vor dem Ausfall der Heilsgeschichte, solange das noch intakt war, dieser transzendente Überbau, hätte man diese Subscriptio, die in dem Fall hier oben am Rand ist, hätte man nicht gebraucht, sondern praktisch die Bedeutung wäre jetzt unabhängig von dem, was hier steht, das braucht es gar nicht, sondern es geht praktisch einen transzendenten Überbau, der genau festlegt, was wie bedeutet praktisch letzten Endes, also dann im Angesicht Gottes, und diese Wahrheit ist in den Dingen drinnen und muss praktisch herausgeschält, herausgebracht werden, ihr Innerstes. Aber das ist von Gott eigentlich benannt und ist da. Das Problem ist, wenn jetzt mal diese Verbindung zwischen Transzendenz und Immanenz nicht mehr so klar funktioniert, das heißt, wenn die Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant eigentlich nicht mehr klar funktioniert, also wenn nicht mehr klar ist, was dieses Ding dann wirklich bedeutet, dann kann eben alles auch anderes bedeuten, was dann im Barock eben zu dieser Anhäufung von Dingen führt, ja? Die dann, das ist eben so der in der emblematischen Kunst praktisch das Spiel, man nimmt immer selber Versatzstücke, die dann immer anderes bedeuten, und dann nehme ich halt mal den Hund, den Stein, die Kugel, die Glocke, das Stundenglas, was weiß ich, und füge das zusammen, schreibe praktisch einen Signifikanten, dann der das Ganze, da kann man schon sagen, abschleppt, dann schreibt das drüber oder drunter, und retroaktiv kann man, also wird das dadurch lesbar und bedeutet praktisch. Und dann funktioniert es. Und zwar anderes. Ne? Genau, also je nachdem. Ja. Also da kann Melancholia stehen, da kann aber auch stehen, was weiß ich, Vanitas oder so. Ja. Und je nachdem bedeuten die Dinge dann anderes, aber werden trotzdem in Bezug zueinander, also in Bezug auf diesen Signifikanten, aber in Bezug auch zueinander lesbar dann als eine Geschichte. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Nee, absolut. Ja? Das heißt, ich meine, es sind trotzdem nicht diese Gegenstände aus, also die abgebildeten Dinge aus dem Buch verstehen, relativ klar. Ich meine, es ist ein Stundenglas oder so eine Sanduhr, ist einfach ein Symbol für Vergänglichkeit. Genau, also, das Symbol ist halt schon irgendwie. Genau, aber also, dann. Aber ist das nicht trotzdem relativ stark? Ich meine, gut, wir sind jetzt irgendwie 100 Jahre vor Barock, ne? Aber soweit ich mich erinnere, glaube ich, geht es bei Benjamin darum, dass dieser Zusammenhang, dieser Gebrauchszusammenhang dieser Dinge verloren geht, dass die also irgendwie herumliegen und dass der da also sozusagen so ein leerer Blick darauf sich denkt, ohne dass die in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang sind und dass man das vielleicht als Betrachter konstruieren muss, aber trotzdem kommt mir vor, so eine Sanduhr ist halt nichts anderes als ein Hinweis auf Vergänglichkeit. Aber in dem Fall eben zum Beispiel, also ja, sie setzen sich in dem Fall halt dann zum Bild, also jetzt nicht Vanitas, sondern eben Melancholia zusammen, beziehungsweise es gibt auch Elemente, die durchaus enigmatischer sind, also wie dieser Block hier zum Beispiel, oder die dann in ihrem Zusammenspiel enigmatisch werden, oder beziehungsweise die dann auch unterschiedliches bedeuten können, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, was so die Klassiker sind, die Schlange kann dann für Schlauheit bedeuten, aber auch Verschlagenheit, und das wird dann im Zusammenhang dann mit der Subskriptio dann auch erst klarer oder lesbarer, oder es ist ja nicht nur die Subskription, sondern es sind ja auch die Dinge, die dann noch drumherum liegen eigentlich. Ich glaube, das ist ganz zentral. Der Benjamin-Begriff dafür wäre natürlich Konstellation. Ne? Genau. Also das ist genau wie die Dinge konstelliert, also je neu, je anders angeordnet zusammengeführt werden, ist ein Akt der Bedeutungskonstitution, die genau die Bedeutung, die Dinge eigentlich, was immer das dann heißt, ne, haben zum Beispiel, aber letztlich auch tradierterweise möglicherweise haben, nicht mehr die Bedeutung ist, sondern in dem Zusammenspiel neu aufgestellt. Und ich glaube, dass, also ich habe nie wirklich gewagt, mit diesem Bild. Ich mache da auch keine Interpretation. Nee, aber also, weil der Witz ja dabei ist, dass zum Beispiel, wenn ich das richtig mir habe sagen lassen, dass man es schlicht nicht weiß. Also es geht nicht auf. Also gerade bei diesem Dürerstich. Ja. Weil also manche Dinge irgendwie uneinheitlich sind, dieses Viech da ist zum Beispiel letztlich nicht identifiziert, eindeutig. Nee, auch dieser Stein gerade sowieso nicht. Also, und dann fließt es quasi auseinander. Ja, soweit ich es verstanden habe oder weiß, will das Bild auch hinweisen auf die verschiedenen Möglichkeiten, was alles Melancholie auflösen kann. Also zum Beispiel, wenn eine Arbeit abgeschlossen ist, weil das zeigt auch diese Winkelmaß und so, oder wissenschaftliche Arbeit, danach kann immer ein melancholischer Ausdruck kommen, dass man sozusagen traurig ist oder in eine Depressionsphase fällt, wenn eine Arbeit abgeschlossen ist. Und es hat eben viele Zugänge, es gibt viele Möglichkeiten, was zu Melancholie führt. Und das ist einfach ein Bild, was verschiedene Ansätze bietet, was alles zu Melancholie führen kann und welche Gründe es da geben kann dafür. Ne? Ja, und umgekehrt, also es gibt ja... Genau. Also es ist ja, was auch wieder Benjamin natürlich sehr gefällt, es gibt diese letztlich der Melancholie eigene, wenn man möchte, Dialektik oder Doppelung. Ne? Also was auch irgendwie auch von Aristoteles herkommt und dann in der Renaissance natürlich ganz, ganz wichtig wird, dass es diese Doppelung gibt von irgendwie heulend in der Ecke rumsitzen und eigentlich in dieser Ecke dann zum gelehrten Genie werden. Ne? Also genau diese... Und sehr, sehr viele dieser Instrumente absolut sind ja quasi intellektuelle, wissenschaftliche Arbeitsinstrumente. Und dass es diese Verbindung gibt, was dann quasi mit der Genius- oder der gelehrten Melancholie zu tun hat. Und was wieder genau in dieser Widersprüchlichkeit Bewegung, sagen wir mal, produziert. Absolut, ja. Ja. Ich muss eigentlich letztlich nicht hier jetzt pedantisch das fertig machen. Also ich kann das auch in der Diskussion irgendwie weiter... Ich glaube, die zentralen Figuren, um die es mir ging, sind mindestens benannt, wenn nicht klar geworden. Ich glaube, viel davon taucht bei dir auch auf. Also weil dann würde ich sagen, wir machen es eher so offener weiter. Mhm. Okay. Wenn du magst. Ja, sehr gut. Okay, also wenn es jetzt keine unmittelbaren Verständnisfragen gibt, dann würde ich sagen, ich schließe jetzt meinen Teil, also den Lacan-Teil nochmal an, der leider auch etwas dicht werden wird. Und das nächste Mal machen wir es dann vielleicht über 2 Tage und mit gemeinsamer, wirklich ausführlicher Lektüre. Wir haben eine Diskussionszeit. Ich kaspe da wieder ein bisschen rum währenddessen, weil ich da nochmal werde. Und zwar, ich möchte mal ganz kurz fragen, wer kennt den Text schon, das Drängen des Buchstaben, oder wer hat den vorab angesehen? Ich meine, ich weiß, dass da Leute sitzen, die mit mir im Lesekreis sind, seit 10 Jahren, die ihn kennen. Aber abgesehen davon, okay. Wir haben so ungefähr 10 Exemplare. Ja, das ist jetzt auch nichts, glaube ich, das ist dann vielleicht mehr für die Diskussion oder so. Ich sage mal einfach allgemein hier, und dann worauf ich hinaus will, wie sich das eben auch, also wie gesagt, ich habe schon vorab gesagt, ich glaube, dass es ein nahe Verhältnis von der Dichotomie, von Metonymie und Metapher, was Lacan entwickelt, als praktisch die Funktionsweise von Sprache und auch vom psychischen Mechanismus, dass das ein nahes Verhältnis zu dieser Diskussion, die wir da gehabt haben, Symbol und Allegorie hat. Und damit, das Interessante daran ist, dass es natürlich abseits jetzt von der linguistischen Debatte und jetzt von der psychoanalytischen Debatte auch anschlussfähig wird an eine, oder dadurch anschlussfähig ist an eine wirklich lange geisteswissenschaftliche Diskussion und Tradition eigentlich auch. Lacan sagt mir bekannterweise, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist. Das heißt, unter anderem, dass der Diskurs des anderen, wie er das nennt, das ist das Unbewusste, ebenso aus Signifikanten zusammengesetzt ist wie unsere Alltagssprache, wenn wir alltäglicherweise sprechen miteinander. Nur, so sagt er, handelt es sich eben bei dieser Sprache, die das Unbewusste verwendet, um die materielle Seite des Signifikanten. Die materielle Seite, das nennt er auch den Buchstaben. Das heißt, wir sprechen in unserer Alltagssprache mit Signifikanten. Wir sagen, so sagt er, während wir sprechen, artikuliert sich ja auch, also eben in den klassischen Fehlleistungen, im Witz, im Traum, was weiß ich, jedes Mal, wenn wir sprechen, artikuliert sich gleichzeitig auch unser, praktisch da, wo sich die Sprache verspricht, also das Unbewusste. Und er meint, das ist dann der Buchstabe. Also das ist die materielle Seite, das ist jenes materielle Substrat, das der konkrete Diskurs aus der Sprache bezieht. Ja? Das heißt, ich mache einfach weiter. Das wäre jetzt. Wir haben jetzt mal eine Dichotomie von Signifikant und Buchstabe, praktisch von unserem normalen Sprechen, also ich sage etwas, und von der Artikulation des Unbewussten, also vom Buchstaben, von diesem materiellen Substrat. Das ist nochmal ein bisschen unklar, warum man das, also zunächst mal, warum man das materielles Substrat nennt. Und er sagt eben, dass das ist das, was der konkrete Diskurs aus der Sprache bezieht, also aus der Sprache rauszieht. Das Besondere von dieser Sprache, die das Unbewusste im Diskurs verwendet, ist, wenn man es von der Alltagssprache jetzt her betrachtet, also von dort, wo wir Fehlleistungen erkennen und Träume deuten und Witze verstehen, ist, dass in der Sprache selbst, was der Buchstabe ist, ist immer das, was sich in der Sprache nicht ganz ausgeht. Ja? Also, wenn ich etwas sage und etwas eigentlich meine und mich dann verspreche, dann sage ich eigentlich damit mehr, als ich sagen wollte. Ja? Ich gebe damit eigentlich meinen Auskunft über mein Begehren, wie der Kaum es nennt, über meine unbewussten Wünsche, was weiß ich. Oder ich sage eben zu wenig, es artikuliert sich als etwas zu wenig, was ich zu wenig sage, und sagen bedeutet ja nicht nur sprechen, sondern sagen bedeutet eben praktisch ein Zeichensystem, das aufeinander verweist und sinnträchtig ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt 10-mal am Tag die Hände wasche und 5-mal schaue, ob der Herd abgedreht ist, bevor ich die Wohnung verlassen kann, dann sage ich da auch was, also dann artikuliere ich da was, aber eigentlich zu wenig. Also es ist nicht wirklich sinnträchtig mal. Zunächst. Es ist zunächst nicht ganz klar, was mein Symptom ist. Ich tue da was und es ist nicht klar, was mein Symptom ist. Das wäre eben dieser Moment des Buchstabens. Na klar, komm. Damit könnte man sagen, steckt das Unbewusste in dem Sinn die Wahrheit des Diskurses, und da sind wir wieder bei diesem Wahrheitsbegriff, ich glaube, der ist vielleicht nicht ganz unwichtig, weil es zeigt, dass Signifikanten zwar für alles stehen können, aber nie eigentlich, also nie ganz das sagen, wenn das ist dieses alte Diktum von Freud, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Wenn wir reden, können wir zwar noch so sehr glauben, dass der Signifikant Glas jetzt auf das Glas verweist und ganz darin aufgeht, das wäre in dieser Theorie des natürlichen Zeichens, was ich vorher angesprochen habe, aber so ist es nicht. Also diese Verbindung ist nicht vollkommen fest. Das ist eben was Saussure als erstes beschrieben hat in dem Sprachband. Und zwar hat Saussure gesagt, dass Zeichen arbiträr sind, dass da unten das Signifikat ist und oben das Signifikant, und da gleitet praktisch das Signifikant über den Signifikat. Und ich möchte jetzt eine Interpretation dessen anbieten, dass ich sage, gut, wir sind immer im Sprechen, in der Sprache. Ja, das heißt, wir sind praktisch immer im Signifikanten, aber der Signifikant selber ist, also es ist nicht so einfach zu sagen, das ist eine Dichotomie, sondern dieser Buchstabe, der Signifikant artikuliert sich ja eigentlich, also der Buchstabe artikuliert sich ja eigentlich immer nur in unserem Sprechen, das heißt, der wandert da eigentlich hinein, ja, der ist Teil dieses Signifikanten. Dann kommen wir zu etwas, das man sagen kann, da hat man den Diskurs. Und im Diskurs des Unbewussten, das ist auch gleichzeitig der Buchstabe, wie Lacan sagt. Ja? Und das selber ist eigentlich das Signifikant, ist eigentlich die Sprache. Ja? Das ist eigentlich gedoppelt nochmal, das ist in sich hineingedreht. Ja? Damit ist aber der Signifikant auch nie im Sprechen, auch nie ganz. Ja? Kann sich nie ganz sagen. Und also ich schreibe das deswegen so, weil ich darauf hinweisen möchte, es gibt an anderer Stelle, sagt ja Lacan, diese Beziehung zwischen, es braucht mindestens zwei Signifikanten, dass man eigentlich zu einem Subjekt kommt. Also sobald das Signifikant oder die Sprache ein Zeichensystem wird, ein referenzielles Zeichensystem, das aufeinander verweist, geht es sich auch schon wieder nicht ganz aus. Also dieses Ganze der Sprache als System geht sich dann wieder nicht ganz aus, es ist in sich selbst gespalten und das ist dann eigentlich auch das Heraufkommen des Subjekts bei Lacan. Und weiters möchte ich ganz kurz, ich gehe jetzt einfach mal, also ich schmeiße jetzt einfach mal wieder ein paar, im ersten Teil mit ein paar Signifikanten um mich und ein paar Zeichen, das können wir dann diskutieren. Der zweite Teil, wenn ich über Algorithmen spreche, wird dann so Zeichen, also lateinfreier oder formelfreier. Also, was ich vorher aufgemalt habe, eben das Signifikat, Signifikant über Signifikat von Saussure. Könnte man jetzt auch so schreiben, dass das eigentlich das ist, was Lacan unter einem Signifikanten versteht. Weil Lacan sagt ja, es ist nicht so, dass deine Welt da draußen wäre und die Sprache, die sich darauf bezieht, sondern er in dem Text gibt er das Beispiel von den beiden Klotüren. Also er malt zwei Klotüren und schreibt über eins eben Männer und über eins Frau. Die Klotüren verändern sich de facto eigentlich, aber die verändern sich nicht, weil ich das jetzt drüber geschrieben habe, sondern aus der Differenz zueinander, ja, zwischen zwei Signifikanten. Und ehrlich, das ist der Niederschlag des Signifikanten im Signifikat. Das hat eine Auswirkung auf die Realität, dass du was drüber schreibst. Diese Klotür war nicht immer ein Männerklo, nur für Männer bestimmt, sondern in dieser Bezeichnung mit Referenz zu einem anderen Zeichen, das etwas anderes meint, im Gegenteil meint, es gibt so etwas für Männer, es gibt so etwas für Frauen, es gibt praktisch zwei verschiedene Bereiche dafür, wird diese Klotür praktisch zur Männerklotür. Ja? Ich weiß nicht, Judith Butler gibt da, also das ist halt diese klassische Performance-Theorie. Ja? Judith Butler sagt dann, ich taufe, also wenn der Arzt sagt, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, wird damit etwas getan, durch das Sprechen wird etwas getan, oder ich taufe dieses Schiff auf den Namen so und so, also der Akt des Tauchens, damit auch etwas getan. Also Judith Butler hat Judith Butler nicht gebraucht, aber jedenfalls sind das alles Arten, darüber zu sprechen, dass praktisch signifikanten Auswirkungen auf die Realität haben. Und zwar so, dass sie nicht einfach nur drauf liegen, sondern dass sie die Realität auch wirklich verändern für uns. Also dass die Realität sich praktisch erst durch die Sprache, aus der Sprache für uns heraus erschließt. Das heißt, also wenn sich eben das Signifikant niederschlägt, dann gibt es auch so etwas wie ein Primat des Signifikanten, eigentlich, der ja in sich dann nochmal gedoppelt ist als Sprache und praktisch diese Realität, diese lokalisierte Struktur des Signifikanten, was das materielle Substrat, wie Lacan das nennt, das wäre das materielle Substrat, das sich nicht alleine artikuliert, sondern eben immer erst im Symbolischen, im Sprechen artikuliert. Und da gibt es eigentlich bei Lacan einen anderen Begriff noch dafür, für diese Materialisierung des Unbewussten, im Symbolischen, das nennt er auch oft das Objekt A, dann letztendlich. Könnte ich jetzt mal vorschlagen. Das heißt, was wir hier haben, ist eben eine Theorie des Gleitens des Signifikanten übereinander, die praktisch ein Objekt A dann auch produzieren. Also, und mit dem, was ich davor gesagt habe, dass das Signifikante eben in sich gespalten ist, in diese gleitende Bewegung von Signifikanten, also in dieses sprachliche System und dann das materielle Substrat, könnte man das anders dann eigentlich auch so schreiben. Also als Theorie des fundamentalen Phantasmas der Lacan, was das Sprechen ja dann eigentlich produziert, unsere Realität, unsere Lebensrealität. Das ist jetzt mal meine Theorie, also mein Lesen dieses ersten Teils von Lacans Text. Das heißt, Lacan meint nicht, dass es die Welt da draußen nicht gibt und alles, was wir haben, nur Signifikanten sind, sondern, also nur Sprache ist, klarerweise, sondern er meint, dass man nicht absolut objektiv über die Dinge da draußen redet, also letztgültig über die Dinge da draußen reden kann, sondern dass sobald ich rede, produziere ich auch eine Struktur des Sprechens, schreibe ich in diese Struktur ein als Subjekt. Das heißt, mein Sprechen wird und meine Welt wird auch eine Perspektive oder man könnte auch sagen eine Ideologie haben, einen Ort, von dem aus gesprochen wird. Ich möchte das ein bisschen abkürzen. Okay, das wäre die Verbindung von Buchstaben und Signifikant, so wie das im Drängen des Buchstaben meiner Meinung nach artikuliert ist. Und dadurch, dass sich praktisch diese Struktur einschiebt, also dadurch, dass sich zwischen dem Sprechen und der Welt da draußen noch eine Struktur einschiebt, nämlich die Sprache als Struktur, also jetzt nicht nur das Signifikant, sondern die Sprache als eine Struktur, sagt Lacan, gibt es zwischen Natur und Kultur noch ein drittes, das vermittelnd wirkt, also zwischen Natur jetzt praktisch als die Dinge da draußen, wie sie sind, und Kultur, was wir dann machen, und das nennt er die Gesellschaft. Aber das heißt so viel wie, dass der Diskurs, also die Signifikanten oder das Symbolische, folgt bestimmten Regeln. Ja? Also wie die Signifikanten praktisch artikuliert werden oder wie sie sich zusammensetzen, folgt bestimmten Regeln. Und er sagt dann, dass es so eine Art Rhetorik des Unbewussten gibt. Und zwar, wie sieht man in der Sprache dann das Unbewusste, eben vor allem durch Ellipsen, Hyperbata, Katachresen und so, aber, Lacan sagt, ursprünglich und vor allem durch das Spiel von Metonymie und Metapher. Indem wir dann davon ausgehen, dass es in der Sprache etwas gibt, das sich so gesehen dazwischen sagt, also eben dieser Diskurs des Unbewussten, der also zu viel sagt oder zu wenig, ist der Begriff des Signifikanten selbst problematisch, aus genau dem Grund. Das heißt eben genau diese Trennung S über S funktioniert ja eigentlich schon so nicht mehr, weil es eben einen Niederschlag des Unbewussten, weil sich das Unbewusste im Bewussten artikuliert. Und Lacan sagt, das muss eigentlich als von Saussure noch als fehlerhafte Illustration verstanden werden. Wir haben es also nicht mit einem zweistufigen Modell zu tun, also eben zwischen Signifikant und Signifikat oder zwischen Natur und Kultur, also zwischen der Welt da draußen und der sprachlichen Welt, sondern mit einem, in der das Signifikat Teil des Signifikanten ist. Und was die Signifikanten voneinander unterscheidet, sind eben diese differenziellen Elemente, dieses Dazwischen, ist das, was Lacan im Buchstaben nennt. Und diese setzen sich zusammen nach den Gesetzen einer geschlossenen Ordnung, sagt Lacan. Und das ist dann die essentiell lokalisierte Struktur des Signifikanten. Also wo sich da praktisch das Signifikat in der Differenz zwischen zwei Signifikanten einschreibt, da liegt der Buchstabe als essentiell lokalisierte Struktur des Signifikanten. Und das sind alle Korrekturen? Genau. Ich habe vorher schon das Bild von Dürers Melancholie gezeigt. Also, eben Buchstaben sind, okay, vielleicht gehe ich da direkt auf die Allegorie dann gleich ein, weil die Sache des Lacan spricht in diesem Text nicht von Allegorie und Symbol, sondern eben von Metonymie und Metapher. Und er gibt das Beispiel von Schiff und 30 Segel. Ja? Auf der einen Seite Schiff, auf der anderen Seite 30 Segel. Also, das wäre eben dieses Wort für Wort der Metonymie, ja, passt pro Toto, dass der Begriff Schiff wird verschoben zu 30 Segel, was ein Teil eines Schiffs eigentlich ist, also als Segel. Das wäre die Metonymie und Lacan sagt jetzt Folgendes. Gleichzeitig drängt die Metonymie, also die Metonymie ist mal prinzipiell die ursprünglich signifikante Operation, sagt er. Das ist eben diese erste signifikante Operation, dass es so ein Weggleiten des Signifikanten gibt. Aber, es gibt verschiedene praktisch Bruchstücke oder Teile eines Ganzen, und dieses Ganze muss man sich eigentlich, das Ganze, das Sinn machen würde, muss man sich als ausgelöscht aus dem Bild vorstellen. Ja? Und das Ganze wäre in dem Fall zum Beispiel, also eben der Begriff Schiff, aber dann kann man auch sagen, machtvoll, viele, Stärke, mehr, ja, Streitmacht, was weiß ich. Also man möchte all das wäre zu artikulieren, und all das wird dann in einem Begriff artikuliert. Und in dem Fall wäre 30 Segel nicht mehr eine Metonymie, sondern eigentlich eine Metapher, weil sie nicht mehr nur für Schiff steht, also praktisch verschoben wurde vom Begriff Schiff zu seinen Teilen, sondern für alle Teile dieser Kette steht. Das heißt, wir haben einen Begriff, der für all diese Teilbegriffe steht. Ja? Jetzt kann man sagen, sobald ich bei dem Begriff ankomme und diese Begriffe ausgelöscht habe, verschwinden die Teile hinter dem Ganzen, was der Prozess der Metaphorisierung ist, bis zu einem gewissen Teil. Das heißt, was hier bleibt, sind nicht mehr die einzelnen Elemente, sondern es bleibt eine Art Stimmung. Also 30 Segel erweckt den Anschein von nicht einfach ein läppisches Schiff, sondern etwas, das groß, imposant ist, eine große Streitmacht. Das alles evoziert das, aber es steht nicht wirklich da. Wenn ich sage Schiff, ich habe hier ein Schiff, das ist, dann nehme ich noch einen Teil, das mir machtvoll erstellt, dann zeige ich das Meer, dann zeige ich andere Begriffe, dann hätte ich die Einzelteile noch stehen. Aber in diesem Moment, wo 30 Segel jetzt nicht mehr nur metonymisch vom Schiff entrückt ist, sondern gleichzeitig auch das alles bedeutet, schließt sich eigentlich schon die Metapher. Was ich jetzt anbieten möchte, ist, dass das genau der Übergang ist von einem Bild, wie eben zum Beispiel diesem Dürer-Bild. Aber eine Frage ist, ja? Was das Metonymische betrifft. Willst du damit sagen, dass wenn ich Schiff sage, Meer sage, meine? Weil, das sage ich nicht. Was ist Metonymie? Die metonymische Operation wäre, dass ich praktisch einen Teil, also einen Begriff durch einen anderen ersetzen kann, der in einem Ähnlichkeitsverhältnis steht, in dem Fall. Und zwar in diesem Fall, weil es ein Passprototo ist. Also weil ich hier sage Schiff und ich sage statt Schiff 30 Segel. Ein Schiff hat Segel. Ja, ja. Und darauf kann ich schließen. Ja, und dann kann ich aber auch sagen, ich sage natürlich immer auch mehr, ich sage gleichzeitig aber schon mehr und weniger. Also wenn ich einen Begriff durch einen anderen austausche, dann sage ich eigentlich schon, dann sage ich eigentlich schon mehr damit. Ja? Und was ich mehr damit sage, sind die ganzen Implikationen, die ich mir vielleicht denke, ohne es auszusprechen und naja, das ohne es zu sagen. Also ich kann. Name ist ein anderer. Genau, also ich kann zum Beispiel, wenn man das Beispiel einer Allegorie, ja. Man kann jetzt sagen, dass sozusagen eigentlich der Witz nach der Metonymie funktioniert. Oder? Im Prinzip, also mehr als die Metapher. Und das wäre halt, was ich, wenn man jetzt sinngemäß sagt, es kauft sich jemand so eine Nussschale, ein Familie-Ding mit Verpackung und dann sagt er, er ist Captain oder so. Oder? Also wo einfach diese Ähnlichkeitsprinzip auftaucht, aber eigentlich was völlig anderes bedeutet. Oder? Genau. Die Verdichtung. Genau. Ja, also eben, wenn wir bei der Verdichtung sind, sind wir ja schon wieder beim, das wäre eben ein Punkt, den ich gern diskutieren würde. Also sobald wir auf der Sinnebene sind, sind wir eigentlich schon wieder auf der Ebene des Metaphorischen. Der metonymische Prozess ist eben dann mal, dass ich jemanden in die kleine Nussschale setze und ihn sagen lasse, ich bin ein Captain, wo ich es eben aus dem Kontext rausnehme, also wo ich das praktisch verschiebe, aber mit gleichzeitig, sobald man es liest und Sinn daraus macht und sich denkt, naja, der sagt jetzt als ein kleiner Captain, aber der sitzt da in einer kleinen Quetschen und das steht in einem Kontrast zu einer anderen Bedeutung oder einer anderen Erwartung, die ich habe, bin ich eigentlich schon wieder auf der Sinnebene, das heißt auf der Ebene des metaphorischen Schließens. Ein anderes Beispiel, eine Allegorie wäre zum Beispiel der Sensenmann. Ja, also der Tod. Ich kann über den Tod sprechen, aber ich kann auch den Tod allegorisch darstellen, nämlich als Mann mit der Sense, oder ich kann auch sagen, der Sensenmann. Und was, ich sage hier Tod, ja, und das ist natürlich auch, also das ruft natürlich auch bestimmte Bilder hervor, aber wenn ich Sensenmann sage, leite ich das schon in eine Richtung. Nämlich, was denke ich da? Also ich kann sagen, Tod, was weiß ich, Kopf ab, gar ausmachen, Schluss aus, keine Ahnung, das wird jetzt ein bisschen makaber, und dann ersetze ich das, verschiebe das praktisch, also das ist eben, dass ich einen Signifikanten durch einen anderen, der in einem Ähnlichkeitsverhältnis steht zu ihm, ersetzen kann, ist eben dieser eigentlich, also das kann Sprache leisten, das ist total großartig, weil darin liegt natürlich auch ein. Also dadurch explodiert Sprache ja erst als ein Bedeutungssystem, aber um das dann lesen zu können, bewege ich mich wieder eigentlich auf der Ebene der Metapher, dass ich das nämlich als Metapher dann auch erkenne und nicht glaube, da steht ein Mann mit einer Sense, ja, sondern dass ich, ohne es zu merken, diese ganze Kette Tod, Leben, Ende, Chaos, was weiß ich, ins Grab legen, schwarz, alles aus, Nacht, in diesem Begriff dann erkennen. Das hat so ein bestimmtes Moment der Zeitlichkeit auch. Also Metonymie, haben wir im Vorfeld ja besprochen, führt so ein bisschen die Zeit auch ein, weil ich eben lesen muss. Also wenn ich hier diese einzelnen Elemente habe, praktisch so eine, die dann so als Kette noch offen da liegt eigentlich. Ja? Also Metonymie hat immer so ein, Allegorie jetzt in dem Fall, hat eben immer so ein bisschen was Offenes, weil sie erst nach Lesbarkeit verlangt. Weil sie mal prinzipiell rätselhaft ist und nach Lesbarkeit verlangt, dass man die einzelnen Teile erstmal kombiniert. Ja? Das ist so eine Kombinationslogik. Umgekehrt dazu, um zu so einem Begriff der Melancholie erstmal zu kommen, muss man so eine gewisse Lesearbeit leisten. Jetzt habe ich hier ein anderes Bild, das ist ein bisschen später. Das heißt auch Melancholie. Das ist dann ein, also ich bin jetzt keine Kunsthistorikerin, das können wir vielleicht dann nachher zusammen besprechen, aber das ist eben, also das würde ich sagen, ist so ein, da ist der Moment des metaphorischen Schließens eigentlich schon passiert. Ja? Da sind wir nicht mehr auf der Ebene der einzelnen Teile, die gelesen, zusammengefügt und Bedeutung gestiftet werden müssen, da ist gar keine Konvention oder Verständnis der Konvention nötig, oder beziehungsweise schon, natürlich ist sie noch nötig, aber die ist halt verborgen, weil es unter dem Deckmantel der Metaphorisierung eine bestimmte Stimmung schon von vornherein erzeugt. Den Titel natürlich auch. Und den Titel auch, genau. Das ist dann die andere Frage, was passiert, wenn dieses Bild nicht Melancholie heißt, sondern Ulrike Fischer. Ja. Ja? Also die Subskription ist in dem Fall schon möglich, aber man hat eben, also die Rumpelkammer ist eigentlich in das Bild oder eigentlich in diesen konventionalisierten Blick hineingewandert. Ja? Oder ist in das Bild hineingewandert. Es gibt keine unterschiedlichen Fassadstücke mehr. Es ist nicht mehr aufgedröselt, die Reihe ist nicht mehr aufgedröselt, sondern geschlossen. Das ist jetzt mal meine bescheidene Annäherung. Die Künstler werden da dann mehr dazu sagen können. Ich glaube, ich würde jetzt gern in die Diskussion gehen. Das war jetzt alles unglaublich viel und unglaublich dicht. Und von meiner Seite auch ein bisschen konfus vielleicht. Ich sage noch mal ganz kurz meine Vermutungen und dann vielleicht noch mal kurz deine Vermutungen und dann können wir das vielleicht diskutieren. Also meine Vermutung ist eben, dass es eine Beziehung zwischen Metonymie und Metapher auf der einen Seite, die ja Verschiebung und Verdichtung sind, nach Freud eben, da kann man jetzt anders, und Allegorie und Symbol gibt. Aus genau diesem Grund, dass hier eine Reihe ist, die dann praktisch aufgehoben wird in einen neuen Begriff, der eine Stimmung erzeugt und einen Sinn erzeugt. Ich glaube, ich lasse es einfach mal. Und die Frage ist, ich meine, das ist jetzt ein weiter Bogen, aber die Frage ist natürlich, was kann man damit eigentlich dann gesellschaftlich anfangen oder vielleicht als Kritik, du möchtest natürlich was dazu sagen, als Kritik der, praktisch als so eine Art von Diskurskritik, die man damit betreiben kann, mit diesem Verständnis. Und Sinnproduktion. Ja. Vielleicht, um das nur, weil in meinem letzten Teil noch eine Sache gekommen wäre, glaube ich, vielleicht ganz hilfreich sein kann, um genau das zu unterfüttern. Also, wir teilen diesen Verdacht der Verwandtschaft von Allegorie, und zwar tatsächlich Allegorie mit der Tradition und Geschichte, die ich versucht habe, ein bisschen mit Benjamin nachzuzeichnen, und der Metonymie. Ist, dass es bei Benjamin die Figur oder eine weitere Möglichkeit zu beschreiben, die Allegorie, ist als Zitation eines Zeichens von anderswoher. Und ich glaube, dieses anderswoher und natürlich vom Zitation, also von quasi der Zitierpraxis, die davon mit impliziert oder expliziert ist, ganz zu schweigen, ist genau die Bewegung der Verschiebung. Und ich glaube, das wäre die Art und Weise, wie das angenähert werden kann, was tatsächlich so diese Kettenbewegung, die dann, was weiß ich, bei Lacan dann weitergeht, so was Begehren ist, metonymisch oder sowas, aber gibt es diese Bewegung des potenziell unabschließbaren, immer weitergehens, immer weiter Verweisens und im Verweisen eben auf ein anderes, der Zeichen letztlich verweisend, beziehungsweise das wäre dann, wo man, glaube ich, dann, oder wo wir jetzt, oder eine der Aufgaben für die Diskussion wäre, dann tatsächlich genau zu sein, also was ist jetzt hierbei das Zeichen, was ist ein Signifikant und was ist ein Buchstabe, damit wir da nicht ins Schwimmen kommen. Aber von der Figur her, glaube ich, ist das genau der Punkt, an dem, um die Frage nochmal aufzugreifen, an dem die Allegorie, und zwar mit dem Rattenschwanz an Tradition, also inklusive tatsächlich irgendwie der Goethe, aber auch der Vor-Goethe und dann der Benjaminschen beispielsweise Kritik daran, also indem der Allegoriebegriff mit dieser Traditionsgeschichte nicht eingeht, aber sich verbindet zu Teilen, glaube ich, die sehr fruchtbar gemacht werden können mit der Metonymie, wie sie Lacan von Jakobson überhaupt. Gibt es da nicht auch zeitliche große Schwankungen in der Zeitgeschichte, dass man sagt, ja, es gab Zeiten, wo es einfach üblich war, dass man in Symbolik und Allegorie gesprochen hat, und in anderen Zeiten hat man ist es völlig in Vergessenheit geraten, was das für Bedeutungen haben könnte? Ist es immer schon so geläufig, was die Symbole und die Allegorien so... Ja, das Problem ist ja quasi auch das Verhältnis von Symbolen und Allegorien. Und was das so bedeutet. Ja, aber das ist ja auch zeitabhängig. Es ist ja nicht so, dass es durch all die Jahrhunderte immer gleich allgemein bekannt war, oder doch? Das ist Benjamins These im Endeffekt. Ja. Benjamin baut das Aufkommen der Allegorie im Barock im Grunde genommen zu einer Kennzeichnung der Epoche aus. Ja, genau. Man sagt, da kommt Geisteshaltung zum Vorschein, und die Geisteshaltung ist eben die, wir sind nicht in der Lage mehr, quasi natürlich die Bedeutung aus den Dingen herauszunehmen, weil die nicht mehr da sind, sondern wir müssen sie erst reintun und dann rausholen. Ja, genau. Und ich glaube, fast mehr, ich nehme mir einfach mal, greife mir jetzt mal das Wort, fast mehr dieses Problem, also natürlich gab es vorher auch Allegorien. Ich glaube, Benjamin ist dann nicht. Er neigt da ein bisschen zur Simplifizierung, weil das ganze Mittelalter ist schon voller Allegorien. Was es aber nicht gab, so, ist den Nullpunkt der Bedeutung, den eigentlich die Allegorie voraussetzt. Also es irgendwo etwas ist, was keinerlei Bedeutung hat. Was im Grunde genommen mühselig, wo ich quasi mühselig erst das wieder mit Bedeutung füllen muss. Ja? Und da zum Beispiel meine Frage, die ich mir bei der Lektüre von diesem Ursprung des deutschen Trauerspiels immer gestellt habe, glaubt Benjamin wirklich, dass es vorher keine Melancholie gegeben hat oder sowas wie Depression? Also die Geschichte ist natürlich voll. Ja? Es fängt schon an mit der ganzen Renaissance-Literatur, die auf einmal dieses Melancholie-Thema entdeckt. Aber es geht natürlich noch viel weiter zurück. Also die Frage ist doch sozusagen, wenn da plötzlich der Melancholiker sieht, wie eigentlich die ganze Bedeutung zerfällt, alles in Ruinen da liegt, wie hat es jemand vor 500 Jahren früher wahrgenommen? Ja? Noch ausgedrückt. Ausgedrückt, ja gut, das kann der Melancholiker auch. Und auch ausgedrückt. Ja, okay, genau. Mhm. Darf ich direkt? Ja, bitte. Das ist, also wunderbar, weil ich glaube, was ich ganz am Anfang wahrscheinlich nicht nachdrücklich genug gesagt habe, Melancholie hat letztlich bei Benjamin in diesem Text, Disclaimer, mit Depression relativ wenig zu tun, insbesondere im quasi moderneren Verständnis, sondern ist tatsächlich, was ich irgendwie in einem Nebensatz als epistemologische Haltung beschrieben habe, glaube ich, zu verstehen. Und das ist genau der Punkt, an dem alles andere, was du beschrieben hast, was er ja tatsächlich historisch lokalisiert, er ist auch ausreichend dafür kritisiert worden, das habe mit Barock nichts zu tun und das habe sowieso irgendwie da auch epochengeschichtlich rum. Das zu einem gewissen, das stimmt mit Sicherheit. Ich glaube, dass trotzdem, was er als Bruchmoment beschreibt, dass das schlüssig ist zu einem Gutteil. Ne? Also, das ist quasi, da macht Foucault wenig anderes. Und das, was er aber natürlich macht, mit der historischen Situierung dann der Melancholie, was ja dann deine Frage ist, also was glaubt er, wie war es davor, ist den Melancholiker letztlich als quasi Erkenntnissubjekt genau dieses Bruches zu installieren. Deswegen Wahrnehmungshaltung und nicht irgendwie depressives, irgendwie Gott ist mir verloren gegangen. Beziehungsweise es ist Gott ist mir verloren gegangen, aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die durch Gott garantierten Bedeutungszusammenhänge mir verloren gegangen sind. Und deswegen die Melancholie verbunden dann mit dem, was er den allegorischen Tiefblick nennt, ne? Und das ist, wo es dann kippt, genau, in unsere Frage, was ist Allegorie und wie konstituiert sich Bedeutung in Allegorie, als die Haltung der Wahrnehmung und damit der Erkenntnis letztlich, und das ist ja auch ihm geht es um einen Erkenntnisbegriff darin, sowohl dieser brüchig gewordenen Welt als auch der Möglichkeiten im und aus dem Bruch neue Bedeutungen zu konstituieren. Und das, würde Benjamin sagen, ist was Spezifisches, was mit dem Barock beginnt, weil das Problem damit beginnt. Ne? Und deswegen quasi gab es das in der Form nicht, sondern natürlich quasi kennt er und zitiert ja auch an, also das ist ja eine Habil-Schrift, also er ist da ungewöhnlich ordentlich, was seine Fußnoten und Quellen angeht, zitiert er an Antike und dann selbstverständlich insbesondere den großen Renaissance-Melancholie-Diskurs zum Beispiel, ne? Weil absolut da quasi verändert sich, was worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Also die, zum Beispiel diese Dialektik der Melancholie taucht dann auf. Ja, vielleicht so eine Antwort darauf. Ja, natürlich, sehr schön. Also klar. Aber? Berühmtest oder der bekannteste Manöver zu sagen, nein, die Depression, Melancholie, die haben nichts miteinander gemein. Oder da meint jemand was ganz anderes. Okay, das kann ich sofort unterschreiben. Ja, das ist klar. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist das Gleiche, aber die Frage ist, wenn es doch wirklich Epochensignatur ist, wenn es wirklich quasi, dass die Subjektformierung so verändert, wie du es beschrieben hast mit Benjamin, dann muss es sich jetzt auch irgendwie natürlich auch in dem Selbstverständnis, in der Selbsterfahrung des Subjekts niederschlagen. Also ich glaube, so leicht kann man die Trennung nicht machen. Ja? Und die Frage wäre ja, also ich denke dazu vor allen Dingen an Binswanger, der ja noch kurz, also im Zeitalter des Aufkommens des Depressionsbegriffes noch versucht hat, Melancholie mit Heideggerschen Begriffen zu erklären und der eigentlich im Grunde genommen auch quasi semiotisch dann appariert, weil er versucht im Grunde genommen Melancholie als eine Störung von Protension und Retention zu beschreiben. Also kurz gesagt, der Melancholiker hat nur noch Hackstücke von signifikanten Ketten und keine richtigen signifikanten Ketten mehr. Es fließt halt nicht mehr, es ist kein Flow mehr da. Also Binswanger versucht ähnlich im Grunde genommen das zu nutzen, um eigentlich das, was man dann moderner jetzt als Depression kennt, noch mit dem Melancholiebegriff abzudecken. Ich finde, so sein Manöver passt gar nicht in diese saubere Unterscheidung. Ich sage nochmal ganz klar, ich glaube, es muss irgendwie sich dann doch auch niederschlagen in der Selbsterfahrung des Subjekts. Und ich glaube, das Problem bei Benjamin ist diese Lokalisierung in einer bestimmten Zeit. Da würde ich vielleicht sagen heute, vielleicht ist es eher so, dass es logisch gesehen diese Wendung geben muss, ja, hin zum allegorischen Subjekt. Aber im Gesunden, das historisch wirklich festzunageln auf den Barock, das ist, also ich würde da eher diese Formulierung, es ist immer schon passiert, bevorzugen. Ja? Also es gibt da irgendwas, eine Markierung, die man immer eigentlich zu spät erst einholt. Ja, weil das ist natürlich genau das, Melancholia von Dürer ist ein gutes Beispiel. Ja? All das, was man da bespricht, was wir jetzt sozusagen, man kann diese ganzen Benjaminschen Themen reinlesen. Denke zum Beispiel an diese Kugel, die da ist und also eine totale Geschlossenheit hat in dieser perfekten geometrischen Figur und eigentlich noch mehr diese Undurchdringbarkeit, den Nullpunkt der Bedeutung quasi kundtut. Ja. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, bei Panofsky, Sachse und ich weiß nicht, wie der andere noch heißt, diesen Riesenschinken, so kein Taschenbuch, zu Melancholia durchzulesen. Ja. Die sagen, nö, das ist nicht so. Das hat eine klare allegorische Bedeutung, das ist alles Quatsch. So, wenn man es liest, merkt man, das ist wirklich, die denken, die wirklich immer, es gibt halt bestimmte sehr, sehr in der Renaissance-Kultur verankerte Bedeutungsschemata, die im Grunde genommen nie zu diesem quasi barocken Erfahrungsbild führen. Ja? Also, wo ich dir absolut zustimmen würde, was ich tatsächlich einen sehr wichtigen Hinweis finde, ist, um es einfach mit dem, also ist, dass es um Figuren der Nachträglichkeit dabei geht, absolut. Ja. Also, was du meinst mit dem, es ist immer schon passiert, ne? Und dann ist die Frage quasi, wann oder welcher Art ist dann die Erkenntnis und welcher Art ist quasi das Erkenntnismoment zu dem, es ist immer schon so. Wo ich nicht ganz sicher bin und wo ich auch, also ich werde jetzt nicht irgendwie für Benjamin so wahnsinnig, also ich werde immer für Benjamin in die Bresche springen, aber ich werde nicht jetzt im Bein ausreißen, um zu sagen, quasi, was er über das Barock sagt, ist irgendwie korrekt. Das ist auch nicht mein Interesse, dass ich herantrage an den Text. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich dich gut verstehe, wenn du sagst, also was wäre der Niederschlag, um den es geht? Weil wäre nicht genau zum Beispiel die Allegorieproduktion ein solcher Niederschlag? Ich habe eigentlich diesen Text gelesen natürlich aus dem vor allem künstlerischen Interesse. Mhm. Ich habe mich einfach gefragt, was passiert eigentlich quasi, wie ist das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt zum Beispiel? Ja? Das sind so Fragen, die mich beschäftigt haben. Und da bin ich natürlich wieder sehr schnell an aller Weltserfahrung auch drin oder an ästhetischen Erfahrungen und versuche es jetzt quasi nicht als literaturwissenschaftliches Spezialthema irgendwie zu retten, indem ich quasi ein Rückzugsgefecht nach dem anderen mache, weil das halt viele Benjamin-Vertreter tun. Ja? Ich finde, da steckt eine wahnsinnige Wahrheit drin in diesem Text. Die halt an dieser Epochensignatur Barock geknüpft wird, was ich völlig nachvollziehen kann auch. Ja, wenn man sich diese riesen Emblemata-Handbuch kann man sich da stundenlang angucken, wie Allegorien funktionieren, als Schriftbilder, wie du das dargelegt hast. Aber es gibt halt diese Nachträglichkeit. Mir scheint, es ist eigentlich, das würde ich vorschlagen, von einer lacanianischen Perspektive auch, wir haben es eigentlich mit einem Diskurswechsel zu tun, den wir eigentlich immer ex post erst feststellen. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Diskurs zu welchem Diskurs es wechselt, aber ich würde sagen, es ist ein Wechsel. Absolut, aber es ist toll. Ja. Das Interessante ist, dass Lacan ja auch über den Barock spricht und auch praktisch den Beginn der Psychoanalyse dort verortet. Also er sagt ja im Institut war, dass das Subjekt als gespaltenes Subjekt eben, also als Subjekt des Signifikanten, was sich da gerade vor so hingekrakelt hat, vorher nicht denkbar ist. Ne? Deswegen, das mit Diskurswechsel, ich meine, das ist interessant, ich frage mich, ob man nicht doch eine viel radikalere These hat. Ich meine, erstens mal auch Lacans Punkt ist, glaube ich, ein Punkt so wie, ja, es muss einen Urvater gegeben haben, es muss einen Diskurswechsel gegeben haben. Und ich meine, man sieht schon, also man kann, wenn man historisch arbeitet, sieht man einfach viele, viele, viele, viele Zeichen im Barock, also in den Herrschaftsstrukturen und im Umgang mit der Welt und eben auch in dieser theologischen Krise, über die wir jetzt kaum gesprochen haben, die eben auf Veränderungen hinweist. Aber auch bei Lacan ist es natürlich aus der Moderne zurückblickend, lokalisiert er das im 17. Jahrhundert. Aber das Interessante ist, wenn Lacan sagt, dass das moderne Subjekt als gespaltenes Subjekt vor dem 17. Jahrhundert nicht möglich war, dann sagt er eigentlich viel radikaler noch, wir haben es nicht mit einem Diskurswechsel hier zu tun, sondern wir haben es mit der Einführung des Diskurses zu tun. Also während es vorher, eine klare Trennung von Immanenz und Transzendenz gegeben hat, also eine Trennung vom irdischen Leben und einer göttlichen Struktur darüber, hat sich das jetzt hineingefaltet und das ist eben genau der Moment, wo praktisch der Signifikant in Signifikat einbringt und wo eben so was wie ein Diskurs des Unbewussten möglich wird, also wo das Subjekt selbst in seinem Sein gespalten wird. Und das ist eigentlich erst das Aufkommen des Diskurses. Das ist total radikal eigentlich. Ja, aber also ich finde das total super, was du sagst, aber da ist die Frage wieder berechtigt. Ja, hat Lacan eigentlich gedacht, dass es klinische Phänomene vor dem Barock nicht gegeben hat? Ja. Das ist, ich meine, das ist meine große Frage daran, ja, weil was bedeutet, wenn man das... Würden sagen, ja. Ja, es gibt Leute, also, die würden sagen, ja, und was bedeutet das? Und ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil was das bedeutet. Ich meine, es ist ein interessantes Gedankenexperiment, weil wenn das gespaltene Subjekt historisch lokalisiert ist, ja, dann kann es natürlich, so wie es aufgetaucht ist, auch wieder verschwinden. Das würde natürlich unsere ganze Gesellschaft, also das wäre wirklich ein radikaler Einschnitt. Ja. Das finde ich ein total interessant. Also das wäre nicht nur jetzt ein Wechsel hin, ein Diskurswechsel oder so, sondern das wäre wirklich ein auslöschendes Diskurs oder ein anderer Diskurs. Ich habe da eine Wortmeldung da hinten und dann. Vorher schon aufgezeigt. Okay, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht mehr sozusagen zu sagen, zu Noahs Anmerkung, ob er vorher gedacht hat, ist mir nur eingefallen, dass eigentlich schon, es gibt einen Text, der heißt eine Pseudo-Aristoteles. Und der Titel des Textes ist Melancholie und Betrunkenheit. Insofern hat Lacan auf jeden Fall gewusst, dass diese Diskussion schon auch um diese psychischen Zusammenhänge gegangen hat. Ohne klinische Behandlung, das ist eine andere Geschichte. Ja, was ich fragen möchte, meint man heute auch noch, geht man auch von diesem lacanischen Modell heute auch aus? Mir scheint es erstens kompliziert und irgendwie... Nein, ich habe es vielleicht komplizierter gemacht, als es jetzt so sein. Aber mir scheint es vor allem also überholt. Ich habe da mich auch aber anders beschäftigt, also aber neurobiologisch, und da kann man das irgendwie ganz einfach erklären. Man braucht eigentlich nur jeder Sache quasi Ort... Allen Punkten, die was man irgendwie fixiert, Eindruck bekommt und so weiter, quasi eine Nervenzelle zu ordnen. Und diese Nervenzelle wächst automatisch, und zwar wachsen da immer Dendriten heraus, das sind also so Verästelungen. Und je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, umso mehr Leitungsbahnungen werden zu anderen Objekten hergestellt. Und wenn man sich ganz intensiv, hat man quasi so eine Art Datenautobahn. Und wenn halt, wenn man da in Büchern nachlässt, sozusagen, dann wird das Netz immer dichter, weil man eben mehr Quellen kriegt. Und die anderen, die eben das nicht wissen oder nicht gelesen haben, die haben halt da weiße Flecken und wissen nur, die haben nur ein spärliches Netz. Ja. Und so lässt sich eigentlich, also wenn, da kann man quasi jede Sache mit allen verbinden und es ist sofort logisch erklärbar und assoziierbar. Und das ist eigentlich nichts anderes wie eine Art Link oder Assoziation oder wie man das eigentlich beim Google sieht, das ist ein Link und man findet da tausend verschiedenste Verbindungen. Mhm. Ja. Dann ist das Subjekt tatsächlich draußen. Da ist das Subjekt wirklich draußen. Also das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Lacan ist schon ein psychoanalytischer Diskurs und man kann ja den Patienten oder den Klienten oder wie man immer nennen will, erklären, ja, sie haben halt auf ihrer Datenautobahn links und außen scheinbar weg oder so. Das ist ja schon etwas zu vereinfacht gedacht. Dass sie nicht dann mehr für das Problem sind. Ja. Das ist einfach so der Anspruch, den die Naturwissenschaft oder die Naturwissenschaften oder die Hard Sciences auch erheben. Und ich finde es schon eine sehr interessante Feststellung, weil ich denke, du hast gerade vorhin die Möglichkeit, noch einmal eines Diskurswechsels und den Ausfall oder Rausfall des Subjektes angesprochen. Ja, genau. Und wenn man sich anschaut, ist dieser Diskurs, der um Neurophysiologie, Neurobiologie, Neuropsychoanalyse geht, tatsächlich im Kommen. Ich weiß, ja. Das ist wirklich. Also, ja, aber es ist viel kommen. Ich argumentiere nicht, ich beschreibe und mache mir Gedanken und klingt es wirklich sehr bedenklich. Ja? Ja. Also diese Möglichkeit. Ich sehe das auch, also ich sehe, gut, Moment, kurz sortieren, ich glaube, Also wie gesagt, das ist der Anspruch, den die Naturwissenschaften erheben, die das auch sehr plausibel vertreten, ja, und auch so ein, da wird auch so ein bestimmtes Begehren eben wieder befriedigt oder ich glaube halt scheinbar befriedigt, und zwar ist das Begehren danach, dass doch bitte dieser Einfall der Transzendenz und der Immanenz wieder aufgelöst werden möchte. Das heißt genau, dass es nach einer absoluten Wahrheit im Ding, dass ein Ding wirklich vollständig erkennbar, erklärbar, beschreibbar wäre, messbar, absolut messbar wäre, dass praktisch diese Trennung zwischen Signifikat und Signifikanz, die noch dazu eine direkte Verbindung miteinander haben und nicht gleichen, dass das wiederhergestellt werden möchte. Ja, das geht mit Intuition. Ich glaube, das geht auch nicht mit Intuition. Ich, ganz kurz, ich bin auch der Meinung, ich weiß, dass das so ein bisschen nach und nach aus dem Diskurs oder aus dem Allgemeinverständnis so am rausfallen ist, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass selbst wenn ich Daten habe, müssen die gelesen werden. Ich muss die in ein Sinnsystem bringen. Ja, das sage ich, also manche haben diese Daten nicht und die sind nichts und der weiß das nicht und damit hat er mit dem auch keine Verbindung. Nein, das meine ich nicht, sondern überhaupt erst zu sehen, da ist weiß, da ist keine Verbindung und da ist dicht, da ist eine Verbindung, muss ich das eben lesen und muss diesen Daten Bedeutung zuweisen und damit bin ich eigentlich schon wieder in einem bedeutungsgenerierenden oder auf Verweissysteme zusammenhängendes System und damit bin ich eigentlich schon wieder in der Sprache. Und damit kann ich das nicht umgehen, weil das Problem ist, ich kann schon irgendwas messen, aber irgendwas muss dann auch wieder was bedeuten. Und sobald ich auf der Bedeutungsebene bin, also man könnte schon sagen, ja, die Nullen und Einser wären dann vielleicht auf dieser Ebene, aber sobald ich wieder auf die Bedeutungsebene gehe und daraus Sinn mache, vermittle ich das eigentlich schon sprachlich. Also bin ich schon wieder in diesem Prozess der Metaphorisierung drinnen. Das heißt, ich meine, so kompliziert das mit Lacan jetzt ist und so wenig sich das auch messbar, und das hat ja Freud verrückt gemacht. Also Freud hat ja damit angefangen, dass er eigentlich messen wollte, dass er eigentlich psychische Prozesse messen wollte, dass er einfach Wahrnehmungsneuronen und Warnungen messen wollte und finden wollte. Und das hat nicht funktioniert und dann hat er sich was anderes überlegt. Und ich glaube, es hat eben genau aus dem Grund nicht funktioniert, weil weil wir schon Daten haben, aber um Bedeutung zu generieren, müssen die einfach in ein Verweissystem wieder gebracht werden. Du wolltest was sagen. Ich glaube, dass diese Barocke-Konstellation einfach sehr gut ist als Schema, sag ich mal, um auch eine Antwort darauf zu finden, auf diese maschinelle Immanenz, die so als Fantasie Naturwissenschaftler, die sich mit Menschen beschäftigt, immer wieder befällt. Ich glaube, das barocke Subjekt hätte überhaupt kein Problem gehabt, die totale Diesseitigkeit seiner leiblichen Existenz anzuerkennen. Das ist eigentlich der erste Schritt in meiner barocken Mentalität, so wie Benjamin sie macht, in dieser Weise tut. Man sagt, ja, man ist völlig hier, man ist sterblich, man wird sterben, man ist weg und ja. Und der Witz ist aber, dass in dieser Anerkennung zugleich im Grunde genommen eine neue Transzendenz entsteht, die aber jetzt völlig leergeräumt ist. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Himmel, der voller Engel ist, sondern es ist irgendwie einfach eine, würde ich sagen, eine semiotische Operation, diese Transzendenz zu schaffen, sich quasi als Subjekt zu sagen, ich muss in alles Bedeutung reinlesen, wie sieht es mit dem Bedeutungsreinlesen selber aus? Also es gibt eine quasi eine Bezugnahme auf sich selber. Da taucht das Subjekt auf, das trotz aller Immanenz irgendwo dann doch wieder sich ein Stück weit rausziehen kann. Und das ist genau das. Ich glaube, natürlich, wenn also Kittler als ein Lacanianer, der ja diese Fantasie auch gehabt hat, irgendwann werden die symbolischen Maschinen, also sprich die Computer, direkt vom Symbolischen ins Reale schreiben. Und wir brauchen eigentlich keine Subjekte mehr, die mit ihrem Imaginären das schöne Funktionieren des Symbolischen durcheinander bringen. Das ist genau die gleiche Idee. Im Endeffekt. Ja, das ist sozusagen pure Pan-Symbolismus sozusagen. Ja. Es gibt im Grunde genommen noch Symbole, die direkt mit dem Realen verknüpft sind. Genauso. Genauso würde das halt funktionieren. Es gibt halt bestimmte Neuronen, das sind dann quasi unsere Signifikanten, und wenn die in einer bestimmten Konstellation stehen, wups, dann hast du halt sowas wie eine Depression. Aber ich habe auch schon gerne das Mathematische gedacht, das steht da irgendwie dazwischen. Ich glaube, das macht diesen Bruch, diese Geschichte, das hat den Barock irgendwie verschlafen, das Mathematische. Wieso? Das funktioniert irgendwie, dieses Zusammenspiel zwischen der mathematischen Symbolwelt und der technischen Realisierung, also da ist nicht so eine große Zäsur. Nein, das Entscheidende ist doch, dass das Subjekt sozusagen immer Bezug nehmen kann auf diese Immanenz, auf diese Eingespanntheit in die Naturgesetze des Geistes oder whatsoever. Also es besteht doch immer die Möglichkeit... Ja, ich weiß nicht, was das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, haben wir jetzt gerade gemeint, der Bruch zwischen dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden, zwischen Signifikant und Signifikat und so weiter. Ja, aber und wie man damit umgehen kann, ist eine Frage. Aber die andere Frage ist, ob dieser Bruch wirklich ontologisch sich so auf allen symbolischen Ebenen durchziehen lässt. Und ich glaube, im Bereich des Mathematischen ist es nicht so. Erfahren kann das nur das Subjekt, meines Erachtens. Das ist genau der Punkt. Erfahren kann es nur das Subjekt, weil das Subjekt bereit sein muss, diesen Spalt auch als Erfahrungsrealität anzuerkennen. Ja, was macht irgendwie... Ein ganz normaler Nachrichtenkanal, technischer Nachrichten, da sind Nachrichten, müssen lesbar sein oder sind keine Nachrichten, verschwinden als Hintergrundrauschen aus dem Kanal. Ja? Es gibt nur Botschaft oder Nichtbotschaft. Es gibt nicht das nicht verständliche Zeichen. Es gibt Algorithmen, mit denen man sozusagen versuchen kann, Zeichen, die man nicht kennt, abzuarbeiten. Aber das ist nochmal ein Unterschied im Grunde genommen mit diese Erfahrung des Nichtwissens ausgesetzt zu sein. Das ist ein Blödsinn, weil wenn das einen Filter hat und der liest, das natürlich ganz anders. Du kannst deine Ontologie so neutral rüberbringen, dass jeder das selber darunter versteht. Habe ich auch nicht behauptet. Ich glaube, also um nochmal von der anderen Seite das Gleiche zu versuchen, das Problem ist nicht, dass es irgendwie so ein Endlichkeits- wir sind zu dumm oder haben zu wenig gelesen oder zu wenig Informationen gesammelt oder mein Filter ist irgendwie weniger geeignet als dein Filter und deswegen klappt es bei mir nicht. Dass es irgendwie ja, so eine Annäherungsfigur wäre und wir sind halt irgendwie zu klein oder zu sterblich oder sonst irgendwas, also weil wir zu früh zum Beispiel sterben, um die ganz großen Algorithmen aufstellen zu können. Ich glaube nicht, das ist es nicht, sondern es ist in dem, genau, also was jetzt. Ja, was du beschrieben hast, mit dem, dass wenn man auf die Bedeutungsebene kommt, dann quasi fangen die Probleme an. Das tatsächlich, und deswegen ist es, also Benjamin würde absolut sagen, ontologisch tatsächlich, die Schwierigkeit, diese Kluft, die sich auftut, also bei Schumacher gibt es diesen schönen Satz, das Problem ist, dass wir, das Problem ist nicht, dass wir nicht unendlich und sterblich sind, das Problem ist, dass wir noch nicht mal endlich sind, also dass noch nicht mal dieses endlos weitergehende irgendwie funktioniert, weil in dem Benennen, in dem Bedeutung schaffen, in dem Sinn sehen, hören, lesen, produzieren, immer schon sich diese Kluft aufsucht, die dann genau, dass sie enter, das Subjekt, auf das du beharrt hast, dem die Bühne bereitet. Falls es das noch komplizierter oder einfacher macht. Ja, ich stelle doch die Frage, die mir schon anfangs gestellt wurde. Du hast betont, dass ihr mit dieser Metonymie-Metapher eine Gegenüberstellung zu Allegorie-Symbolen irgendwie intendiert habt. Und das ist eben eigentlich das, womit ich nicht unbedingt, wenn wir jetzt von unterschiedlichen, es geht um das Lacan, es geht um das Subjekt, so wie wir es in diesen signifikanten Signifikat. Weil die Kollegin hat auch von Bezeichnenden und Bezeichnenden, also signifikant und signifikant gesprochen, auch mit Benjamin. Da bin ich, kann ich nicht sagen. Übersetzt, ne? Das sind nicht Benjamins Begriffe. Ja, ja, aber trotzdem, ja. Ich meine, in der Übersetzung, aber eben vom Sinn her so gedacht. Ja. Jetzt ist, ich verstehe eigentlich diese Konstellation, Metapher, Metonymie bei Lacan als konstituierend für die Bedeutungsstruktur im lakanischen Sprachverständnis. Ja? Genau. Und insofern auch für das Zustandekommen eben eines jeden Subjektseins. Genau. Nicht? Und deswegen also kann ich nicht wirklich übersetzen in diese Allegorie-Symbol. Du hast von Allegorie an sich historisch ein bisschen eingeführt. Zum Symbol gibt es natürlich eine Menge auch. Eben von welchem Symbol jetzt, also was steht jetzt, welches Symbol steht für Metapher? Weil es gibt auch verschiedene Symbole, also zum Beispiel nehmen wir das Persche Modell, das bedeutet es ja nicht, also ja, das ist ja nicht jetzt da, nicht? Also insofern, wieder, also damit habe ich Probleme, weil ich habe es nicht, was für ein Symbol? Ja, also ich bin jetzt mal von dieser Trennung ausgegangen, die Goethe macht, ja? Also Goethe ist ja der Erste, der Allegorie und Symbol einander gegenüberstellt und sagt eben, also was ich vorher gesagt habe, ich kann das ganz kurz nochmal, glaube ich, auf die Schnelle vielleicht finden. Goethe sagt ja, wir haben es einmal mit dem Symbol zu tun, also das Symbol verwandelt eine Erscheinung in eine Idee. Das Ganze vollständig unmittelbar, das ist praktisch die Sprache, da lassen wir mal die Sprache weg, das wäre das, was früher immer natürlich ist, Zeichen war, also etwas, das, wo das, was bezeichnet einfach vollständig im Bezeichneten aufgeht eigentlich, es vorstellt als Idee. Idee, die Wahrheit selbst hinter der Bildung vorstellt. Ja. Und wir können Idee ohne Sprache funktionieren. Welche Idee ist es dann? Naja, eben, deswegen sage ich ja, das ist problematisch. Also das ist historisch in meiner Diskussion gewesen. Also das war... Ich glaube, das vor allem muss man im Kunstkontext auch verstehen. Ja? Das ist ja nicht zielt auf künstlerischen Ausdrucksweisen. Das Symbol vermählt, das ist so in etwa, wie wir sich vorstellen, das Besondere eines bestimmten Objekts, zum Beispiel der Blume, die auf einer Wiese steht, ja, mit dem Allgemeinen des Weltalls. Ja, ja, also man nimmt da oft, wenn man über Goethe redet, nimmt man ganz oft diesen einen Brief aus dem Werther. Ich komme halt noch aus der Schule. Mein Betreuer spricht immer nur über Goethe. Und hauptsächlich über diesen Brief. Der sehr schön ist. Der natürlich sehr schön ist. Also wo draußen ein Gewitter ist, es wird sprachlich ein Gewitter beschrieben. Ja? Und dann blicken sich eben Lotte und Werther an. Und sie sagt Klopstock. Ja? Und Klopstock wäre halt dieses, also da ist alles in einem auf einmal, ja, für Goethe. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, dass ich diese Trennung zwischen, also dieses diesen Goetheschen Symbolbegriff finde ich sehr problematisch. Ja? Also das hat natürlich was Naives. Das versucht eben die Sprache als System oder auch als ideologisches System, als gewachsenes historisches System zu umgehen. Ja? Und direkt an praktisch unendliche, unveränderliche Wahrheiten zu gelangen. Ja? Und eben diese Verbindung von dem Gewitter, und das ist dann in diesem Klopfstock, ist für die beiden, so wird das dann weiter beschrieben, auf einmal alles klar. Ja? Ich glaube, was man in dem Beispiel tatsächlich auch extrem schön sieht, es geht ja um eine Einheitsfigur dabei. Ne? Und zwar um eine Einheitsfigur von tatsächlich der sinnlichen Erscheinung, also in dem Fall dann halt das Gewitter, ne? Ansonsten irgendwie ein Bild oder sonst irgendwas, und der übersinnlichen Bedeutung, die darin zusammenfallen, und zwar wirklich. Also es geht um eine Einheit, so eine Identitätsfigur dabei. Und das ist natürlich was irgendwie dann als... aber was dann irgendwie als Phantasma sich entpuppt, mit Hilfe zum Beispiel der benjaminschen, lacanschen, was auch immer, Kritik via Allegorie, als quasi Gegenmodell. Weil was man vorgesehen hat, also man könnte eben sagen, die Kette, die dann einfach als Stimmung nur mehr wahrgenommen wird in diesem Prozess der Metaphorisierung, die Kette, die allegorische, also der allegorische Verweiszusammenhang, der dahinter steht, ist natürlich Gewitter, Macht, das Erhabene, ja, die Naturgewalten, die Liebe. Und das wird dann praktisch unter einen Begriff in ein Wort gepackt, so wie 30 Segel vorher. Ja. Und, aber was Goethe eben da annimmt in seinem Allegoriebegriff, ist, dass er mit diesem Wort, also mit diesem Symbol, das dann vorgestellt wird, praktisch die Idee wirklich fasst. Hast du jetzt gemeint, aber die haben Klopstock als Symbol verwendet oder als Allegorie? Nein, ich glaube, das war ein Symbol. Das war wirklich eine Entscheidung. Also dieses Symbolhafte, das ist jetzt nur ein Gedanke zum Symbolischen und zum Allegorischen, habe ich also mir gedacht, das Symbolhafte, das ist ja, jetzt wenn zwei Leute sagen Klopstock, dann ist vielleicht nicht so klar, aber beim Eigennamen hin zum Objektbezug, da ist es auf jeden Fall, das geht schon in Richtung natürliches Zeichen. Genau. Da ist der Zusammenhang noch da. Und zum Allegorischen habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das, oder da identifiziert man sich halt und dann ist der Schein des Zusammenhangs irgendwie da, aber da wirkt es noch irgendwie so wie ein natürliches Zeichen und wie ein Symbol, die Sprache bei Eigennamen. Und da wollte ich nur sagen, bei der Allegorie, vielleicht könnte man das da, oder habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man das dahingehend noch versuchen, ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, interessanter zu machen, wenn man das zu den Fallgeschichten in Beziehung bringt, weil dass man die Fallgeschichten als Allegorien betrachtet, weil das ist ja immer, da gibt es ein konkretes Beispiel und das wird dann verallgemeinert. Ja, das ist irgendwie die Arbeitsweise, die der Lacan eigentlich hat. Ja. Man schaut sich einen konkreten Fall an und sagt, der funktioniert so, und dann tut man das halt strukturalistisch verallgemeinern. Und das funktioniert, das ist gut, das ist jetzt keine Kritik, aber hat die Fallgeschichte vielleicht eine allegorische Funktion in der psychoanalytischen Theorie? Dann möchte ich das dazu sagen. Also ja, also diese ganze Verurteilung der deutschen Klassik, der Allegorie, die man heute wiederum verurteilt, immer wieder. Ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, na, also das Symptom ist schon ein richtiges Symbol. Wie? Das Symptom ist ein richtiges Symbol. Nein, das Symbol gibt es natürlich immer. Ja. Also der Punkt ist ja nicht, dass wir das Symbol verabschieden wollen. Ja, aber gerade ging es doch um die phantasmatische Konstruktion und so weiter. Ich glaube, es geht gar nicht mal um die phantasmatische Konstruktion, sondern es geht einfach darum, die Allegorie geht immer von einer Spaltung aus und ist sozusagen prolongiert, disseminiert diese Spaltung immer wieder. Genauso wie eine Ironie, das ist ja der klassische Bezugspunkt, wenn man erklären will, was eine Allegorie ist. Das ist so wie Ironie, ich sage das eine und meine das andere. Ja? Diese Spaltung ist natürlich immer da und lässt sich natürlich nicht auslöschen und die kann man natürlich im Grunde genommen selber, kann man sozusagen ins Existenzielle wenden und sagen, welche göttliche Ironie stellt mich jetzt hier an diesen Platz? Beispielsweise, ja, also man kann das gegen sich wenden zum Beispiel. Aber der Punkt ist doch, was das Symbol auszeichnet, ist immer, das ist halt im Grunde genommen irgendwo was, zwei Ebenen miteinander stark miteinander zusammenbringt und nicht, die können dann nicht mehr ohne weiteres gelöst werden. Das muss ja gar nicht positiv gewendet sein. Das ist meine Idee dazu. Ja. Das kann ja total unangenehme Erfahrung sein. Ja. Wenn die eigene Existenz immer an dieser Erfahrung, also an diesem Problem hängt quasi. Ja. Und ich kann noch so sehr drüber sprechen und versuchen, ins allegorischen, den allegorischen Spalt aufzumachen. Das geschieht nicht. Ja, ich meine, ich glaube, das Symptom hat unterschiedliche Ebenen zu unterschiedlichen Zeiten. Ja? Prinzipiell die Frage, ich meine, darüber kann man auch lang streiten, was ist, wenn ich ein Symptom habe und ich merke, dass ich es habe? Ist es dann überhaupt ein Symptom? Eigentlich, ja. Ist es dann überhaupt eine Störung? Eigentlich, ja. In meiner Struktur. Das ist mal die eine Frage, weiß ich nicht. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Das andere ist, wenn ich jetzt sage, ich hänge an diesem einen Ding, dass ich das total enigmatisch für mich ist, ich weiß nicht, warum ich das mache, irgendwie hängt da meine ganze Begehrenskultur dran, das ist zum einen befriedigend, zum anderen aber auch qualvoll, ja, wie das Symptom ja bis zu einem gewissen Grad ist, dann habe ich mal ein Problem und bin eigentlich, und darauf wollte ich vorher nämlich schon hinaus, die Frage ist nämlich, was passiert, wenn ich sage, ich bin immer auf dieser symbolischen Ebene, ich bin immer auf dieser Ebene, wo ich schon metaphorisiert habe, aber dann dadurch, dass das nicht alles ist, sondern dass da noch so eine allegorische Struktur, so ein allegorisches Verweissystem darunter liegt, ja, kann ich ja auch wieder zurückgehen eigentlich. Ja? Und dann ist die Frage, was passiert, wenn ich an diesem Punkt bin, im Symbolischen, wo ich aber merke, irgendwas ist da komisch und ich beginne mich zu fragen, warum verspreche ich mich eigentlich immer und sage X, wenn ich Y sagen möchte? Warum, wie klingt denn das eigentlich, was ich da sage und welches Wort lasse ich da eigentlich aus und wofür steht dieses Wort, das ich auslasse? Und indem ich das eigentlich mache, also von diesem Symbol eigentlich zurückgehe, komme ich auf diese allegorische Kette. Und durch diese Operation, glaube ich, produziere ich auch erstmal das, was eben mein Versprechen eigentlich ist, woran mein Begehren hängt. Und das ist ja das, was Lacan als Produktion des Objekt-A's bezeichnet. Das ist ja nicht da, das muss erstmal getrimmt werden. So würde ich den Zusammenhang von Symbol und Allegorie jetzt in diesen, also auf der Ebene des Symptomatischen verstehen. Du wolltest sagen. Genau das Gleiche, Philologe, also ja, nee, das glaube ich wirklich wichtig ist, dass man unsere Idee mit der Verwandtschaft von Allegorie und Metonymie ja auch fürs Gegenpaar quasi funktioniert, ne? Also die Metapher als Korrespondenzfigur zum Symbol, und zwar, ich glaube, dass das Symptom absolut das Beispiel ist, an dem das funktioniert, inklusive der irgendwie in der Verdichtung sich vollziehenden Überlagerung von, dann wieder halt die Frage, ne, von was, aber irgendwie halt auch von Bedeutungen letztlich, ne, die dann irgendwie auseinanderdividiert werden müssen, und das wäre dann irgendwie zum Beispiel analytische Arbeit oder sowas, was ja, du jetzt schon ausgeführt hast, nur nochmal das, also ja, absolut, ich glaube, Korrespondenz funktioniert bei beiden Paaren in den Überschneidungen. Wir haben schon Überzeit, vielleicht sollten wir das jetzt an dieser Stelle mal beenden, und wer mag, kann auch mitgehen ins Vorgehen normalerweise immer. Und dann reden. Heißt das Repo? Ja, ins Repo mit Hugo. Und vielleicht kann er auch noch praktisch diskutieren. Ist immer komisch, wenn man so sein reinkommt. Also selber spricht und dann auch das Gedächtnis. Aber ja, so, das war's jetzt.